Hallo Chris! Ja, wenn er nicht antwortet, dann ist er wahrscheinlich auch nicht da oder zu spät. Eins von beiden, aber es kommt letzten Endes aufs selbe drauf raus. Das ist die erste MMA-Radio-Ausgabe ohne Chris und nur mit mir. Mein Name ist Ricky und leider musste der Chris kurzfristig absagen aus familiären Gründen. Und da steht natürlich eigentlich dann das MMA-Radio hinten an. Sprich, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, komm, wir verschieben die Ausgabe um einen Tag. Aber morgen gibt es schon wieder eine MMA-Radio-Ausgabe. Dann um 20.30 Uhr live später als Podcast. Zu Gast wird dann Philipp Jordan sein vom Happy Day Podcast und mit uns so ein bisschen über das Joggen reden. Ihr merkt schon, es handelt sich dabei um eine MMA-Radio-Fit-Ausgabe, die, das gebe ich zu, aber noch auf wackeligen Beinen steht. Diesmal ist nicht der Chris schuld, sondern eher der Philipp. Der ist nämlich total vergrippt, hat er mir heute geschrieben. Aber er versucht es irgendwie möglich zu machen. So kennt man ihn einfach. Er lässt sich davon nicht unterkriegen von so einer Grippe. Er versucht es möglich zu machen. Ich werde es natürlich rechtzeitig ankündigen, sollte die Ausgabe dennoch verschoben werden müssen. Und wie gesagt, deswegen mache ich jetzt heute einfach meine MMA-Radio-Ausgabe ganz alleine und versorge euch mit dem Wichtigsten der vergangenen 7 Tage. Für den einen oder anderen sollte hier an der Stelle nochmal erwähnt werden, dass es ja am Samstag die allererste MMA-Radio-Pay-Per-View-Ausgabe gab, die mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe sogar eine ganze Flasche Sekt gesoffen. Wir kommen nachher noch zu den Weight Watcher Weigh-ins und gucken mal, wie sich das dann auf mein Punkte- bzw. Gewichtskonto ausgewirkt hat. Ja, aber es war eine schöne Sendung, könnt ihr natürlich nochmal nachhören, und das gibt's jetzt in Zukunft an jedem Samstag vor einem UFC-Pay-Per-View, sprich das nächste Mal bei 171, Mitte März ist das Ganze, Hendricks gegen Lawler, da wird's dann erneut diese tolle Pay-Per-View-Ausgabe geben. Jetzt muss ich nebenbei ja praktisch dann auch immer mal wieder gucken, was eigentlich die Themen sind, und habe niemanden, der mich da auffangen kann. Ich bin ja so einsam, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man ganz alleine sendet. Ja, bevor wir richtig loslegen, hier nochmal ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz wichtiges Ding, was ich euch mit auf den Weg geben will. Das ist die letzte MMA-Radio-Ausgabe, die auf dem alten Feed, sprich auf MMA-Radio-Podcast, erscheinen wird. Das ist die allerletzte Ausgabe. Solltet ihr also noch den alten Feed abonniert haben, das ist der, der immer nur 10 Folgen beinhaltet und MMA Radio Podcast heißt, dann solltet ihr jetzt aber wirklich mal schleunigst umziehen und nach MMA Radio suchen. Genau, so heißen wir. Das ist relativ leicht zu merken, weil der Name hat sich groß nicht geändert. Nur dieses Podcast fällt weg. Also wenn ihr in eurem Podcast-Catcher nach uns sucht, MMA Radio eingeben und dann den Podcast abonnieren, der auch nur MMA Radio heißt, ihr erkennt es, dass alle Folgen dann im Podcast-Feed zu sehen sind. 46, mit der heute sind es dann 47, weil ja die Folge 0 mitzählt, habe ich gelernt. Selbstverständlich. Also müsst ihr das jetzt ganz, ganz, ganz schnell machen, denn ab 1.3. ist dieser alte Feed weg vom Fenster. Dann sind wir nur noch zu erreichen über mmaradio.de und natürlich auch über den Feed, der mir persönlich auch viel besser gefällt, wenn da alle Folgen nochmal nachhörbar sind, und das ist toll. Was mir aufgefallen ist, es fehlen noch ein paar Bewertungen bei iTunes. Das waren schon mal mehr, das muss man ganz ehrlich sagen. Bei dem alten Feed haben wir es auf 22 geschafft. Und ich sag mal so, wenn die Feedburner-Statistiken stimmen, sind die Hörerzahlen nicht zurückgegangen. Also da ist der ein oder andere uns noch vielleicht die ein oder andere 5-Sterne-Bewertung schuldig geblieben. Ich möchte euch jetzt hier nicht unter Druck setzen oder so, aber es wird vielleicht dann doch mal langsam Zeit, mal kurz bei iTunes vorbeizuschauen. und uns zu bewerten. Natürlich nur mit 5 Sternen. Alles andere wäre im Endeffekt fast schon so eine Art Quatsch. Ja, also sowas macht man ja letzten Endes nicht. Man geht natürlich nicht irgendwo bei iTunes hin und bewertet jemand mit 2 Sternen. Da muss man schon wahnsinnig bescheuert sein im Kopf. Aber gut, was will man erwarten von so einem durchschnittlichen Vollidioten? Ja, das ist mal das zum Feed. Ich werde heute bestimmt eine Menge vergessen, weil der Chris dann doch ab und zu mir Denkpausen verschafft. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man so einen kompetenten und sprachgewandten Mann an seiner Seite hat. Deswegen nehmt es mir nicht übel. Sollte ich heute wirklich irgendwas vergessen, dann liefern wir das morgen oder eben nächste Woche nach. Ja, genau. Also das mit dem Feed, daran wollte ich jetzt nicht scheitern. Das war mir noch richtig wichtig, dass wir das nicht vergessen. Abschaltung am 1.3. Kommen wir mehr oder weniger zu einer Neuerung mal wieder bei MMA Radio. Aber wir haben es euch ja auch mehr oder weniger versprochen. Wir haben gesagt, Aktion 50, Aktion 20, wenn es da wirklich dazu kommt, dass wir 50 Likes auf Facebook, 50 Follower auf Twitter und 20 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes erreichen, dann sind wir in der Bringschuld, dann liefern wir ab. Ja? Dann beglücken wir euch mit, also letzten Endes einem Rundum-Paket für jeden MMA, naja, UFC-Fan. Ganz so in die Indie-Ligen gehen wir ja nicht, obwohl jetzt am Samstag findet ein Event statt, das den Namen Indie-Liga wahrscheinlich oder Indie-Event wahrscheinlich verdient hätte. Ja, aber darum soll es jetzt nicht gehen, darum geht es später. Jetzt soll es darum gehen, was es Neues gibt. Und zwar habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen, von der UFC gibt es ja so eine Art Workout-Podcast oder wie man das nennen soll, da legt so ein halbseidener DJ ein paar Workout-Beats auf. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, das sind so Elektrohouse-Tracks, die dir einfach beim Training so den nötigen Kick geben sollen. Kommt so aus dem Spinning-Bereich und Aerobic-Bereich natürlich auch, aber hauptsächlich hat man das im Spinning benutzt und mittlerweile hat sich das durchgesetzt, dass es ganz, ganz viele so Workout-Podcasts oder Workout-Sendungen gibt, die halt euch die Musik zum Training mit dazu liefern sollen. Und auf dieses Boot sind wir auch mit aufgesprungen. Das fiel uns gar nicht so schwer, denn ich war in früheren Tagen dann doch mal als DJ aktiv. Von 1996, muss man ganz ehrlich sagen, bis 2012 habe ich das Ganze noch regelmäßig gemacht. Also habe ein paar Jährchen auf dem Buckel und deswegen maß ich mir auch einfach an, dass ich gut genug bin, selber solche Workout-Beats aufzulegen und euch damit das Training zu erleichtern, zu versüßen, wie auch immer. Ihr könnt das Ganze natürlich auch einfach so hören. Und das Ziel ist von Workout-Beats, dass jeden Monat eine neue Folge erscheint, so eine Stunde lang sein wird. Es gibt noch so ein bisschen das Problem mit der Verbreitung, denn ihr wisst ja, wie das ist in Deutschland mit der GEMA. Ich kann nicht einfach mal so Musik rausrotzen und die nirgendwo angeben. Ich muss letzten Endes dafür sorgen, dass die GEMA ihre Kohle bekommt, weil darum geht es im Endeffekt. Es geht nicht um die Künstler, sondern um die GEMA. Und das kostet ein Schweinegeld, wenn ich das machen würde. Es gibt aber Gott sei Dank Streamingdienste, wo man dann Musik online stellen kann und ihr könnt es dann praktisch abrufen. Streamen nennt man das im Endeffekt. Ja, genau. Und ich habe mich da jetzt für, ich habe jetzt schon wieder meinen eigenen Dienst vergessen, Mixcloud hieß es, glaube ich, entschieden. Das gibt's gar nicht. Da habe ich ewig gehostet und jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen. Es heißt Mixcloud, ganz genau. Also hätte ich mich ja fast selber übers Ohr gehauen. Es heißt Mixcloud, da findet ihr dann den Kanal MMA Radio. Oder am besten gebt ihr einen mixcloud.com/mmaradio.de oder ihr geht auf unsere Seite mmaradio.de und links findet ihr dann die den Mixcloud-Button. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr dann zu unserem Mixcloud-Profil und zu jedem Monatsstart, also immer zum 1. des Monats, so kann man es besser ausdrücken, wird es eine Workout-Beats-Folge geben. Und wir tasten uns da jetzt so gemeinsam ein bisschen ran. Deswegen konstruktive Kritik ist hier erwünscht. Wenn ihr ein bisschen andere Musik wollt, es sollte schon elektronische Musik sein, aber schnellere, hausigere, technoider, weiß der Kuckuck, schreibt es mir ruhig. Das interessiert mich wirklich sehr. Ich habe es heute selber mal ausprobiert. Ich bin mit meinem eigenen Mix joggen gegangen. Den habe ich nämlich schon fertig. Und muss sagen, hat hervorragend funktioniert. Ich war zuerst ein bisschen skeptisch, Aber ich habe natürlich schon versucht, dafür zu sorgen, dass das Ganze mal anzieht, mal wieder ein bisschen locker lässt, hinten raus vielleicht sogar ein bisschen abflacht, so wie halt einfach so ein Trainingsverlauf auch an sich ist. Ich habe das wirklich so versucht, also ich habe mir wirklich Gedanken drüber gemacht und habe das dann versucht, so umzusetzen, wie ich eigentlich trainiere. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang Spinning gemacht, deswegen weiß ich ungefähr, wie die Abläufe sind. Und das habe ich dann versucht umzusetzen mit diesem Mix. Und der wird erscheinen am 1.3. Wie gesagt, man kann es auch einfach nur so konsumieren. Auf Mixcloud wird das Ganze erscheinen. Das Problem bei Mixcloud ist, ihr könnt nur streamen. Ihr könnt es euch nicht runterladen. Aber ich sag's mal so. Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg. Vielleicht twitter.com und dann /Ricky Palmer anschreiben und fragen, ob es da noch irgendwo einen Weg gibt. Vielleicht gibt es dann irgendeinen Weg. Ja, also, aber also, wisst ihr jetzt nicht, was das sein könnte. Dann will ich auch noch darauf hinweisen, Mitarbeiter des Monats wurde am Samstag gewählt. Das habe ich völlig vergessen. Fällt mir jetzt gerade ein, wo ich auf mein Skript gucke. Wer die Folge noch nicht gehört hat, und ich kann es verstehen, über 3 Stunden Podcast, das hört man nicht einfach mal so weg. Wir haben zum ersten Mal den Mitarbeiter des Monats gewählt. Und zwar wird das wie folgt ablaufen. Bei diesen Pay-Per-View-Ausgaben werden wir auf den vergangenen Monat schauen, sprich jetzt am Samstag haben wir auf den Januar geschaut und dann UFC-Mitarbeiter raussuchen, die uns besonders positiv aufgefallen sind. Hauptsächlich werden das natürlich Kämpfer sein, die irgendwelche tollen Fights in den Knochen haben. Aber es könnte natürlich auch mal so ein Thiago Silva oder sowas werden. Mal gucken, wer es für Februar wird. Und der wird dann in dieser Pay-Per-View-Ausgabe gewählt, der Mitarbeiter des Monats. Und in diesem Monat, oder beziehungsweise im Januar, ist es Donald Cerrone geworden. Das musste man an der Stelle natürlich hier mal unters Volk bringen, für alle, die das nicht gehört haben. Donald Cerrone für seinen herrlichen Headkick gegen Lucas Martins. Also, das wird es dann, wie gesagt, auch bei der nächsten Ausgabe im März geben. Ich kann jetzt leider nebenbei, oder ich will jetzt leider nebenbei nicht nachgucken. Könnte es natürlich, aber das würde den Fluss dieser Sendung so ein klein wenig hemmen. So, wenn diese Musik ertönt, dann ist der Tipp gar nicht so verkehrt, dass es jetzt für mich wieder auf die Waage geht. Ja, es ist wieder Weight Watchers Zeit und bevor ich jetzt großartig drum rumlaber, gehe ich jetzt erstmal auf die Waage. Also heute wird dann Chris nicht überbrücken können, deswegen mache ich die Musik kurz lauter. Also ich habe mich jetzt mal gewogen, vom Gewicht her ist es weniger als letzte Woche, das kann ich schon mal verraten. 104,1 Kilo. Jetzt muss ich aber erstmal nachgucken, wie viel ich überhaupt letzte Woche hatte. Dann kann ich euch noch ein bisschen was erzählen, wie der Tag oder die Woche für mich Weight Watcher technisch lief. Ach, die App bzw. die Web-App startet gerade, das ist fast schon eine Art Farce. So 104,1, gebt mal das mal ein. Dann kann ich gleich mal nachgucken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Oh, ich krieg schon wieder 3 Punkte für besonders gutes Mitmachen. Sie haben weitere 3 Kilo abgenommen. Das muss natürlich jetzt ein Fehler hier der App sein, aber letzten Endes ist es mir scheißegal. Das Gewicht, was da steht, das ist das, was entscheidend ist. Und da sehe ich, dass meine Pro Points von 50 auf 49 runtergehen. Langsam wird es heftig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie die darauf kommen, dass ich 3 Kilo abgenommen habe, weil letzte Woche hatte ich 105,1 Kilo. Also laut meiner Rechnung ist das exakt 1 Kilo, aber ich bin wirklich mehr als zufrieden. Das ist jetzt die 4. Weight Watchers Woche für mich. Das war die beste, glaube ich. Ich habe mich insgesamt hervorragend gefühlt, ich hatte Spaß dabei. Mir ist das Laufen wirklich richtig leicht gefallen. Also es war wirklich so, dass ich zweimal zu Hause ankam und gedacht habe, Mensch, da geht noch was und deswegen werde ich auch ab Donnerstag meine Route ein wenig ausdehnen. Da ist also noch was drin. Und auch vom Essen her habe ich mich super gefühlt und man darf natürlich nicht vergessen, am Samstag diese Flasche Sekt hat 21 Punkte gekostet. Das ist natürlich wenn man abnehmen will und dieses Weight Watchers Punktesystem kennt, also ihr habt es ja jetzt gehört, 49 Punkte habe ich für die nächste Woche zur Verfügung pro Tag, dann ist das natürlich schon schwierig, wenn man dann 21 Punkte verbraucht. Okay, man hat so einen Wochenextra-Bonus von 49 Punkte, davon habe ich mir die 21 Punkte dann gegönnt. Aber es ist wirklich gut machbar. Also für alle, die darüber nachdenken, abnehmen, das wäre was für mich. Ich kann es nur empfehlen, mal sich diese Weight Watchers-Geschichte anzugucken. Bislang bin ich mehr als zufrieden. 6,9 Kilo habe ich jetzt abgenommen in 4 Wochen. 6,9 Kilo. Und ich nähere mich einer magischen Marke, denn das letzte Mal 103 Kilo habe ich vor 4 Jahren gewogen. Und das ist natürlich so ein kleines Ziel, was ich habe, wobei das nächste Ziel erstmal ist, unter 100 Kilo zu kommen. Das Joggen tut mir natürlich auch richtig gut, das merke ich, dass ich wieder so ein bisschen meine alte Sportlichkeit wieder bekomme, denn das muss man an der Stelle mal erwähnen und da möchte ich mich auch so ein bisschen mal auf die Brust klopfen. Ich war eigentlich immer ein sportlicher Typ, mein Gott, war ich ein sportlicher Typ. Nee, wirklich, also ich habe Fitnessstudio viel gemacht, ich habe eigentlich alles gemacht. Ich habe, glaube ich, mal zeitweise war ich Basejumper, war ich eine Zeit lang und dann habe ich auch mal in der Nationalmannschaft eine Weile gespielt. Aber dann hat mich Eike Immel im Tor verdrängt. Na gut, also ich bin weiterhin hochzufrieden mit den Weight Watchers und ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergehen wird. Ich muss sagen, mit einem Kilo pro Woche bin ich mehr als zufrieden. Ideal wären ja 500 Gramm. Ein Kilo ist schon fast ein bisschen zu viel, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt da noch irgendwo was draufpacken könnte und noch mehr essen, weil ich bin wirklich satt. Man muss dazu sagen, in den 4 Wochen habe ich so an Süßigkeiten exakt eine Milchschnitte gegessen. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Lass diese scheiß Süßigkeiten weg, dann geht's rucki zucki, auch wenn es manchmal schwerfällt, aber so viel Obst und Gemüse, wie ich esse, unglaublich. Und natürlich morgen wird das Ganze dann noch ein bisschen vertieft in Sachen abnehmen, denn wir werden über Joggen sprechen mit dem Philipp, der da auch einige Kilos mit verloren hat und mittlerweile schon kurz vor seinem ersten Halbmarathon steht. Wir werden also so ein bisschen darüber reden, wie man richtig beginnt. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Man muss den Leuten, die eh schon joggen, glaube ich, nicht das Joggen erklären. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die uns auch zuhören und was machen würden, aber ihnen fehlt einfach so die Muße. Und wenn sie es dann mal machen, dann tut es überall weh und ist doch scheiße. Und ich glaube, das hilft dann manchmal, wenn man von anderen Leuten, denen es genauso ging, dann mal hört, wie die es geschafft haben, nachhaltig und lange abzunehmen. Von nachhaltig und lange bin ich natürlich noch weit entfernt, aber der Philipp ist mir da definitiv 1 bis 2 Schritte voraus. Das war es mal zu dieser ganzen Weight Watchers-Geschichte, zu unseren Hausmeistertätigkeiten, möchte ich es fast nennen. Dann komme ich zu meiner ersten kleinen Neuigkeit. Anthony Pettis, alle haben damit gerechnet, dass er nach seiner Verletzung auf Jose Aldo treffen wird. Ich auch, ja. Vor allem, nachdem ich letzte Woche dann gehört habe, dass Gilbert Melendez ein extrem gutes Angebot von Bellator bekommen hat und es eigentlich schon so aussah, dass Melendez zu Bellator geht, beziehungsweise die UFC gesagt hat, also diesen Quatsch machen wir nicht mit, wir zahlen das Angebot nicht, er soll zu Bellator gehen und glücklich kam plötzlich die Meldung schlechthin, Anthony Pettis und Gilbert Melendez werden aufeinandertreffen, natürlich zu einem Titelkampf, aber das ist lange noch nicht alles. Anthony Pettis und Gilbert Melendez werden auch die Coaches für die neueste Ultimate oder die nächste, nein, das stimmt gar nicht, die nächste ist ja jetzt erstmal Kollege BJ Penn gegen, ich komme nicht auf den Namen, Frankie Edgar, die nächste Ausgabe, die gefilmt wird, davon werden die beiden die Coaches werden. Es geht dabei um Ultimate Fighter 20. Das ist diese Ausgabe, wo nur Mädels mitmachen werden, wo es um den ersten UFC 115 Pfund Damen-Champion, das klingt auch wahnsinnig beschört, gehen wird. Also sprich, der Gewinner dieser Ultimate Fighter Ausgabe ist danach neue Strawweight Championess. Championess klingt auch blöd, aber ihr wisst, was ich meine. Und diese Girls werden dann also von Mr. Pettis und Mr. Melendez trainiert, was an und für sich schon interessant sein dürfte, denn ich hoffe natürlich, wenn Diaz Jungs mit einpackt und in sein Team mit reinholt und dann da die Girls coachen wird. Andererseits ist Anthony Pettis ja ein Typ, der kein Hehl daraus macht, dass er für alles, was er eigentlich so am Tag braucht, irgendwie jemanden hat, der ihm dabei dann behilflich ist. Sprich, hier könnte es so eine Art Culture Clash geben, schon von den Coaches her. Das finde ich hochinteressant. Also die Konstellation Pettis, Melendez finde ich großartig. Ihr wisst es, ich mag Anthony Pettis sehr, aber noch mehr schätze ich Gilbert Melendez. Das habe ich, denke ich, mal in den MMA-Radio-Ausgaben, die wir bis jetzt gemacht haben, auch schon häufiger mal erklärt. Ich sehe es wirklich so, dass Gilbert Melendez eigentlich der ungekrönte Lightweight-Champion ist. Also das ist für mich wirklich der Mann, der mich am nachhaltigsten in den letzten 12, 13, 14 Monaten begeistert hat und aus meiner Sicht hat er den Kampf gegen Benson Henderson damals gewonnen und es ist für mich wirklich schön zu sehen, dass er jetzt diesen Kampf gegen Anthony Pettis bekommt. Ich denke auch, dass Pettis hier Probleme bekommen könnte. Auf jeden Fall wird es ein großartiger Kampf. Also darauf können wir uns, denke ich, mal freuen. Die ganze Geschichte wird im Mai gefilmt, im September ausgestrahlt. Deswegen könnte es gut sein, dass Pettis Melendez Ende des Jahres dann erst der Kampf sein wird. Vielleicht ähnlich wie bei Rousey und Misha Tate, die ja erst im Dezember dann aufeinander getroffen sind. So könnte es vielleicht hier auch laufen. Das wäre natürlich gut für Pettis. Dann hätte er noch ein bisschen Zeit, wieder fit zu werden, gesund zu werden. Denn ich denke mal, man möchte nur gegen Gilbert Melendez antreten, wenn man bei 100% ist. Was auch noch interessant ist, Gilbert Melendez hat durch seinen Poker offensichtlich einen Vertrag aushandeln können, der ihn schwuppdiwupp zu einem der bestbezahlten MMA-Kämpfer der Welt machen wird, angeblich, muss man einschränkend dazu sagen. Und zwar muss er so Klauseln drin haben, dass er 75% seiner Kämpfe, die er jetzt für die UFC bestreitet, auf einer Pay-Per-View-Card absolvieren darf. Und dann gibt es ja immer so Pay-Per-View-Points, die sich die Kämpfer erarbeiten können, je nachdem, wie viele Leute sich das angucken, auf welcher Position sie gerankt sind, auf der Main-Card eines Pay-Per-Views. Und dann gibt es halt so Punkte. Und umso mehr Punkte du hast, umso größer ist dann dein Anteil an dem Ertrag eines Pay-Per-Views. Und das alles drum und dran könnte Gilbert Melendez wirklich zu einem der bestbezahltesten MMA-Kämpfer schlechthin machen. Das finde ich natürlich interessant und beweist, dass es doch da draußen eine kleine Konkurrenz gibt für die UFC. Weil wenn es natürlich jetzt keine Konkurrenz gäbe, dann könntest du solche Deals nicht erarbeiten. Ja, also Gilbert Melendez profitiert natürlich davon, dass Dana White sagt, ey, fuck you, ich möchte nicht, dass Gilbert Melendez bei Bellator antritt, das ist unser Mann, mit dem habe ich noch ganz viel vor und scheiß drauf, da müssen wir hier tief in den Geldbeutel greifen und Gilbert die Kohle bezahlen, die er will. Natürlich hat nicht jeder Kämpfer die Möglichkeit, so vorzugehen, aber die Top-Kämpfer, die sich vielleicht ein bisschen unterbezahlt sehen, die können natürlich jetzt auch versuchen, da einen besseren Deal rauszuschlagen. Es wird interessant sein, ob sich das irgendwie auswirkt auf die ganze MMA-Szene, ob es jetzt in Zukunft häufiger solche Diskussionen gibt, ob Bellator auch nach anderen UFC-Kämpfern die Fühler ausstrecken wird und wie die UFC darauf reagiert. Das wird wirklich interessant zu sehen sein, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt. Und ja, ich freue mich natürlich riesig, das muss ich jetzt hier nicht nochmal dazu sagen, auf diesen Kampf Pettis gegen Melendez, das ist Champion versus Champion für mich, also wenn er mich fragt. Die zweite Frage, die sich natürlich auftut nach der Geschichte jetzt mit Pettis und Melendez, dass die beide aufeinandertreffen, ist, was ist eigentlich jetzt mit Jose Aldo? Er sollte ja eigentlich jetzt gegen Anthony Pettis antreten. Man hat ihm sogar schon nahegelegt, seinen Gürtel abzugeben, seinen Titel abzugeben. Als Featherweight Champion kann man jetzt nur sagen, gut, dass er es nicht getan hat, weil sonst wäre das jetzt so ein kleines Problem für den guten Jose. Er sagt, oder mal anders angefangen, die meisten gehen natürlich jetzt davon aus, dass Chad Mendes auf Jose Aldo treffen wird. Und dazu sagt Jose Aldo, Chad ist richtig gut, aber ich weiß nicht, ob ich gegen ihn oder gegen jemand anders antrete. Das lasse ich jetzt alles mal meinem Manager klären. Also Jose Aldo in diesem Interview schien er jetzt nicht wirklich begeistert zu sein, was Chad Mendes bislang erreicht hat oder gezeigt hat seit seiner Niederlage gegen ihn. Er meinte, dass er hauptsächlich gegen Kämpfer gekämpft hat, die noch nicht mal in der Top 10 waren und er erkenne jetzt auch beim Kampf von Chad Mendes nicht unbedingt, dass er jetzt weiß zur Kuckuck, wie gut geworden ist. Ja? Und Aldo wirkte in diesem Interview wirklich so ein bisschen angepisst Und das könnte auch damit zu tun haben, dass Dana White ein paar interessante Aussagen getätigt hat über Jose Aldo. Zum Beispiel meinte Dana vor kurzem, Aldo hat alle Möglichkeiten, im Oktagon der Größte zu werden, aber er lehnt sich einfach nur zurück und macht nichts. Sprich, was Dana White hier sagt, ist, dass Jose Aldo gerade so viel tut, um seine Gegner zu besiegen, aber er versucht halt nicht das Spektakel, die Highlight-Knockout zu setzen, sondern er kämpft halt seinen Stiefel runter und scheißt mehr oder weniger drauf, was die Leute von ihm denken, in Anführungsstrichen. Er selber sieht das natürlich ganz anders. Er sagt nämlich, er hat auf dieses Interview nämlich reagiert von Dana White, er sagt, ich habe in meinen letzten Kämpfen nur attackiert. Sagt er. Er hat nur attackiert. Ist ja eine Meinung. Kann man jetzt so und so sehen. Also attackiert ist das für mich noch nicht unbedingt, wenn ich die ganze Zeit nur Leg Kicks zeige. Attackieren sieht dann schon nochmal anders aus. Aber gut, darüber können wir uns streiten. Er sagt auch, man gibt alles und hört dann sowas, das ist schon hart, aber generell ist mir das egal. Also das unterstreicht nochmal, dass Jose Aldo jetzt ein bisschen angepisst ist, weil alles nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Er geht auch noch ein bisschen weiter auf seinen angeblich unspektakulären Kampfstil, den er sich jetzt angeeignet hat, ein. Er sagt, ich habe meinen Stil nicht geändert, vielleicht bin ich ein bisschen strategischer geworden. Ich versuche immer den Knockout-Punch zu landen, aber das ist schwer, wenn mein Gegner die ganze Zeit vor mir wegrennt. Auch das, ich kann's verstehen. Alle wissen, wenn sie sich mit Jose Aldo auf einen richtigen Brawl einlassen, dann könnte es eng werden. Deswegen gehen die Gegner natürlich weniger Risiko und Jose Aldo müsste ein sehr hohes Risiko gehen und hat natürlich dann auch so ein bisschen Angst, denke ich mal, davor ausgenockt zu werden, wenn er zu viel Risiko geht und er denkt sich, warum? Ich bin der Champion. Die Leute, die was von mir wollen, die müssen versuchen, mich zu schlagen und mich zu attackieren und ich muss versuchen, das Ganze zu kontern beziehungsweise natürlich auch offensiv zu agieren, aber es muss natürlich in einem gewissen Maß sein und die Aussage unterstreicht er auch nochmal mit folgendem. Er sagt nämlich, wenn du verlierst, wird sich keiner mehr an dich erinnern. Als Champion werden sie sich immer an dich erinnern. Ich will weiter gewinnen, egal wie. Auch das ist verständlich. Das ist verständlich. Ich meine, das ist letzten Endes so. Ja, wenn er kein Champion mehr ist, wenn er Kämpfe verliert und die spektakulär verliert, das nützt ihm relativ wenig. Deswegen kann ich da schon verstehen, dass er sagt, ich gehe lieber auf Nummer sicher und gewinne dadurch meine Kämpfe. Dana White hat auch gemeint, dass Jose Aldo aufgrund seines Kampfstils ein paar Plätze im Pound-for-Pound-Ranking verlieren könnte. Und dann meinte Jose Aldo, das Ranking ist totaler Blödsinn. Für mich ist der beste Fighter Cain Velasquez, weil er uns alle besiegen würde. So verstehe ich ein Pound-for-Pound-Ranking, mir ist das egal. Also was er natürlich sagt, klar, Kane ist der Heavyweight, ist well-rounded und er weiß natürlich, dass er gegen Cain Velasquez wenig auszurichten hätte. Ja, also dieses Interview, das ich jetzt hier zitiert habe, das liest sich wirklich durchweg, so als ob Jose Aldo mit der Situation, mit diesem ganzen Problem, dass jetzt er nicht gegen Anthony Pettis antreten darf, nicht ganz so zufrieden ist. Ja, das ärgert ihn so ein bisschen. Und ich glaube, er hat da schon so ein bisschen so eine Art Superfight für sich oder mit so einer Art Superfight für sich gerechnet und muss seine Wünsche jetzt so ein bisschen hinten anstellen und darf weiter in einer Division kämpfen, die er eigentlich schon komplett, wie sagt man das im Deutschen, gereinigt hat, also ja, hat einfach da alles weggekloppt, was es gibt. So würde ich es jedenfalls sagen. Das bringt mich zum nächsten Thema, denn Josh Thompson hat sich zu Wort gemeldet. Ja, richtig, Josh Thompson, der ja eigentlich gesagt hat, naja, vielleicht ist es Zeit für mich mal den Boxhandschuh, den MMA-Glove oder wie auch immer ihr das nennen wollt, an den Nagel zu hängen. Er hat gesagt, wenn ich so eine Sache sehe, wie jetzt mit Pettis und Melendez, dann macht mich das wütend. Und er sagt, ich glaube, es gibt Hoffnung, dass ich zurückkomme. Ja. Und alle, die das gelesen haben, werden sich natürlich fragen, wie kommt das? Was ist los? Was hast du denn gegen Gilbert Melendez? Dazu muss man sagen, Josh Thompson und Gilbert Melendez haben großartige Kämpfe in Strikeforce gegeneinander gezeigt. Und ich denke mal, dass das die beiden auch so ein bisschen zusammengebracht hat, dass die sich mögen. Das hat er ja auch ein paar Mal schon gesagt. Deswegen hat diese Aussage per se erstmal für verdutzte Mienen gesorgt. Und er erklärt es aber natürlich und ich wiederum erkläre es euch, denn Josh Thompson sagte, ich bin einfach ein bisschen enttäuscht und das führte dazu, dass ich wieder motiviert bin. Ich freue mich für Gilbert, dass er einen neuen Vertrag hat und dass er in der UFC bleibt. Also damit ist im Endeffekt das bestätigt, was ich gerade eben sowieso gesagt habe. Aber das, was ihn so wütend macht, ist Folgendes. Mich ärgert es nur, dass es hätte ich sein können, der gegen Pettis Ultimate Fighter 20 coacht. Und es ärgert mich, dass Gilbert in derselben Zeit wie ich zwei Titelchancen bekommt und ich habe nicht mal eine bekommen. Das kann ich wiederum gut verstehen. Also er hat gute Kämpfer abgeliefert, Josh Thompson, in der UFC. Absolut, da brauchen wir uns, denke ich mal, nicht drüber streiten. Da sind wir uns alle einig. Der letzte Kampf lief ein bisschen unglücklich, auch mit seiner Verletzung und alles, was dann natürlich dranhing. Die Niederlage, die umstrittene. Aber insgesamt hat Josh Thompson eine gute Figur abgegeben in der UFC. Das Ding ist allerdings, finde ich, Gilbert Melendez hat sogar noch eine bessere Figur abgeliefert. Aus meiner Sicht hat er den Champion besiegt mit Benson Henderson und danach dieses wirklich einseitige Duell gegen Diego Sanchez gewonnen. Einseitig in den ersten beiden Runden. Die letzte Runde war natürlich ein absoluter Brawl, aber mal objektiv betrachtet hatte Diego Sanchez wenig Chancen gegen Melendez bis eben dann auf die letzte Runde. Aber gut, ich finde, Gilbert Melendez hat sich mehr als teuer verkauft in der UFC und mit diesem umstrittenen Niederlage gegen Benson Henderson ist er für mich sowieso schon immer in diesem Title-Ranking ganz oben gewesen. Er ist ja, glaube ich, auch Nummer 1 Herausforderer auf den Titel, jedenfalls nach den Rankings auf UFC.com. Von daher macht das schon Sinn, dass sie das so machen. Und ich glaube, dass die Leute jetzt nicht so sehr interessiert hätte, wenn man Josh Thompson gegen Anthony Pettis bei Ultimate Fighter coachen hätte sehen können. Ich glaube, dass die UFC hier den richtigen Weg gewählt hat mit Gilbert Melendez. Das sieht übrigens Josh Thompson dann auch ein und hat eine hervorragende Idee. Er sagt nämlich, hoffentlich gibt es eine Möglichkeit, dass ich, sprich, er stellt jetzt einfach mal in den Raum, ja, Jose, du kannst ja trotzdem deinen Titel abgeben und ins Lightweight kommen, dann triffst du halt zuerst auf mich und wenn du mich besiegst, darfst du danach gegen den Sieger Melendez gegen Pettis antreten. Was hältst du denn davon? Und ich muss sagen, ich finde die Idee gar nicht so blöd, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Jose Aldo das macht. Er wollte diesen Superfight, er wollte um den Titel kämpfen und sich jetzt nicht hinten anstellen. Denn natürlich könnte ihm dasselbe passieren, was Josh Thompson passiert ist. Sprich, er bricht sich da irgendwie die Hand, dann gibt es eine knappe Punktrichterentscheidung und plötzlich verliert er das Ding. Dann findet er sich im Lightweight-Mittelmaß wieder und das ist natürlich nicht das Ziel eines Jose Aldos. Das kann es ja auch nicht sein. Nächstes Thema ist Vitor Belfort und Chris Weidman. Übrigens, ich habe heute auf Twitter @RickyPalm ein Bild retweetet von Vitor Belfort. Der hat sich jetzt eine neue Frisur gemacht. Und zwar, jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken, sonst falle ich hier noch um. Dann kommt meine Frau nachher rein, dann bin ich da praktisch ausgetrocknet wie so eine Zitrone. Eine alte liege ich da auf dem Boden. Diesen Anblick möchte ich ihr wirklich nicht antun. Und ich glaube, ich habe heute eine weiße Unterhose an und das ist ja eh immer gefährlich. Also, dieses unfassbar bescheuerte Bild, das müsste jetzt eigentlich schon die Runde auf diversen Newsseiten und überhaupt auf Twitter gemacht haben. Also der Typ ist ja so geisteskrank. Also wie man sich so eine Frisur machen kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Der muss nicht mehr alle Tassen im Schrank haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Und dass er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, bestätigt er mir mit folgender Aussage, denn Vitor Belfort sagt, Chris Weidman sollte auch auf verbotene Substanzen getestet werden. Ja. Er glaubt zwar nicht, dass Chris Weidman Steroide nimmt, aber einfach damit es fair ist. Deswegen sollte er auch mal getestet werden. Und außerdem sagt Vitor Belfort, die Leute interpretieren viel zu viel in diese ganze Doping-Sache hinein. Also, das ist schwierig. Es ist schwierig, wenn man solche Aussagen trifft. Insgesamt nochmal zu diesem TRT-Scheiß. Dieses Thema hängt mir prinzipiell zum Hals raus, aber es kommt einfach immer wieder auf. Und es ist mir schon wieder negativ aufgestoßen, wie die UFC damit umgeht. Denn bei der Post-Fight-Press-Conference nach UFC 170 fragte ein Journalist, ob es möglich sei, dass Chris Cyborg bis zum Ende des Jahres in der UFC kämpfen würde gegen Ronda Rousey. Chris Cyborg hat ja Ronda Rousey mehr oder weniger herausgefordert, dazu komme ich ja nachher nochmal. Und dann sagt der Dana White, ja gut, jetzt muss man erstmal gucken, ob die 135 Pfund schafft, und die hat ja auch mehr oder weniger so ein bisschen eine schlechte Vergangenheit mit Doping und Steroiden, und das muss man jetzt erstmal gucken, ob sie clean bleibt, und dann sehen wir mal weiter, ob sie dann hier eine Chance bekommt. Da habe ich mir gedacht, wieso ist es da ein Problem bei ihr, dass man es anführen muss, und bei Vitor Belfort ja nicht. Denn da hält sich ja Dana White schon so ein bisschen zurück, und die kannst du nicht machen durch Steroide. Wo ich sage, doch, genau das ist es. Denn ich kenne sonst keinen 35-Jährigen, der solche Headkicks zeigt. Außer die, die halt so ein Zeug sich reindonnern. Naja, gut. Es ist übrigens weiterhin unklar, ob Vitor Belfort von der Las Vegas Athletic Commission seine TRT-Ausnahmegenehmigung bekommt. Da müssen wir noch drauf warten. Wird auch interessant sein, sollten die sagen, nö, gibt's nicht, was dann passiert? Sagt dann Vitor Belfort, na gut, dann verzichte ich drauf? Oder sagt die UFC, naja, dann also habe ich mir überlegt, könnte vielleicht doch in Brasilien plätzchenfrei sein. Das wäre natürlich der Oberhammer. Das machen sie auch nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Das hätte ich jetzt gerne mit dem Chris diskutiert, nicht wo der Kampf stattfindet, sondern wie er diese Aussage deutet von Vitor Belfort. Das ist, also, ja, ist letzten Endes ist es ein Witz. Wenn wir schon bei Witzen sind, es gibt noch einen Silver, nämlich Wanderlei, und der trifft auf Jael Sonnen. Und Wanderlei Silver hat ein Interview gegeben, und normalerweise hätte ich es, glaube ich, überlesen, aber in letzter Zeit ist Wanderlei Silver ja auch durch die ein oder andere bescheuerte Aussage aufgefallen, deswegen habe ich es mir dann doch durchgelesen, und man konnte sogar ein paar interessante Sachen rausziehen, denn Wanderlei Silver sagt, Jael hat mich, er bezieht sich damit, das muss man gleich dazu sagen, auf Ultimate Fighter Brasil. Da coachen die beiden ja gegeneinander und die Dreharbeiten sind jetzt abgeschlossen. Und Wanderlei, wie gesagt, meinte, Jael hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich sagte meinem Team, es soll sich nicht auf die Provokation von Jael einlassen. Irgendwann konnte ich aber selber nicht mehr an mir halten. Dana White hat kein Problem damit, die Szene zu zeigen. Ihr werdet also im TV sehen, dass ich recht hatte. Also es geht natürlich um diese Schlägerei zwischen Jael Sonnen, Wanderlei Silva und Teammitglieder von Wanderlei Silva, wo alle natürlich wissen wollen, wie ist es dazu gekommen? Was ist passiert? Und was der gute Wanderlei Silva hier andeutet, ist natürlich, dass Jael irgendwas gemacht haben muss, dass es rechtfertigen könnte, dass Wanderlei Silva so wütend ist und dann Jael Sonnen zusammenkloppen will da. Also das muss schon was Ungeheuerliches gewesen sein, was sich Jael Sonnen daraus genommen hat, also kann ich mir fast nichts vorstellen, dass ein professioneller Kämpfer da seine Ruhe nicht bewahren kann. Also ich bin gespannt auf diese ganze Geschichte, Sonnen gegen Silva, aber ich vermute, dass das so ein bisschen konstruiert sein könnte, ja, dass der gute Jael und Wanderlei da ihren Brawl hatten, und vielleicht ist die Staffel gar nicht so unterhaltsam, wie wir uns das erhoffen. Ich erinnere da nur an Jael Sonnen gegen Jonny Bones Jones. Da dachten auch alle, boah, da fliegen die Fetzen, und dann war es doch relativ normal und vor allem relativ professionell von Jael Sonnen, wie er sich als Coach verhalten hat, und ich gehe davon aus, dass es hier ähnlich ist. Wanderlei Silva, wir waren gerade bei dem Thema TRT, hat sich auch zu Jael Sonnens TRT-Vergangenheit geäußert. Und meinte, wenn er es nötig hat, ich habe selber mal über das Zeug nachgedacht, meine Frau meinte aber, sie lässt sich scheiden, wenn ich das Zeug nehme. Also habe ich es gelassen. Man sagt ja, sagt nicht ich, sondern das sagt Wanderlei Silva, dass Jael nur ein Ei hat. Vielleicht bekommt man das wegen TRT. Tja, das ist dann wieder, sag ich mal, der Moment in der Sendung, wo man einfach merkt, dass ein Schulabschluss gar nicht schaden kann, wenn man den mal hat. Also das ist fast schon zu plump, oder? Also man kann ja nicht so einen Blödsinn erzählen, wenn er das Silber. Jael Sonnen hat nur ein Ei, weil er TRT nimmt. Ja. Wie ist es bei dem guten Vitor Belfort dann? Dem wächst dann hinten schon ein Schwanz. Dem wächst ja wirklich hinten schon ein Schwanz. Hinten, oben am Kopf. Ja, dann ist vielleicht doch was dran. Wenn wir schon bei interessanten Auseinandersetzungen sind, dann gab es da so ein kleines Techtelmechtel zwischen Ariane Celeste, die doch hübsch anzusehende Dame, die immer die Rundentafeln durch die Gegend trägt, ja, Octagon Girl. Da hat übrigens Jael Sonnen mal einen guten Spruch zu gehabt. Er meinte nämlich mal, Ariane Celeste läuft immer mit ihren IQ-Karten rum. Fand ich nicht schlecht. Und die hatte so ein bisschen Probleme mit Ronda Rousey. Denn Ronda meinte, es gibt einen Grund, warum diese Octagon Girls keine Filmstars werden. Denn sie sind halt hübsch, aber talentlos. Das war Rondas Aussage. Auch die finde ich gar nicht so blöd. Piekst bestimmt bei so einer Ariani. Und die hat auch ein Interview gegeben und meinte, dass sich Ronda nicht so gut eignet als Role Model, also als Vorbild für die Frauenwelt. Und sie sollte sich doch freundlicher verhalten gegenüber den Octagon Girls und sie findet das nicht so besonders gut. Wo ich mir denke, Moment mal. Also Ronda Rousey ist kein gutes Vorbild für junge Mädchen, aber Ariani, die im Bikini eine Tafel mit einer Nummer um ein Oktagon trägt, ist es oder wie? Also, ich habe ja auch eine Tochter. Und wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, ob sie sich Ronda Rousey oder Ariani Celeste als Vorbild nimmt, dann würde ich doch schon ein bisschen beruhigter sein, wenn dann Ronda Rousey ihr Vorbild ist. Eine Frau, die im Endeffekt alles erreicht hat, sportlich gesehen, was sie sich so vorgenommen hat, die es bis zu Olympia geschafft hat und Women's MMA etabliert hat in der UFC, wo es keiner für möglich gehalten hat. Ariane Celeste, vielleicht nochmal mit Wanderlei Silva sprechen, ich glaube, das könnte nicht schaden. Aber ist natürlich Bullshit. Die Geschichte mit Chris Cyborg habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen gehabt, dass sie gegen Ronda Rousey antreten möchte. Chris Cyborg ist aktuell im Featherweight aktiv, ist glaube ich dort sogar Invicta Featherweight Championess oder Women's Champion. Der Begriff, da fehlt mir ein schöner Begriff, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie will jetzt runter, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ins Bantamweight. Und Ende 2014 möchte sie gegen Ronda Rousey antreten und Ronda Rousey retiren. Das ist ihre Aussage gewesen. Bislang hat ein Engagement von Chris Cyborg in der UFC so ein bisschen Tito Ortiz verhindert, denn Dana White und Tito sind nicht die besten Freunde. Und viele sagen das jedenfalls, dass das so ein bisschen dazu geführt hat, dass Chris Cyborg nicht unbedingt die erste Wahl von Dana White ist und war. Allerdings hat sich das auch jetzt nicht so großartig geändert. Ich habe es ja vorhin gesagt, er sagt, wenn Chris Cyborg jetzt erstmal eine Weile im Bantamweight in anderen Ligen kämpft und dort auch gewinnt und das Gewicht erreicht, dann können wir darüber reden, dass wir sie verpflichten, dann muss sie mit Sicherheit hier auch noch gegen ein paar Mädels antreten und dann können wir über einen Kampf gegen Ronda Rousey reden. Ganz ehrlich, für Ronda Rousey ist das Einzigste, was es eigentlich momentan noch zu besiegen gibt. Denn nach diesem Sarah McMahon-Kampf, kommen wir nachher noch kurz ein bisschen dazu, sehe ich wirklich weit und breit niemanden, der mit Rousey ansatzweise auf einem Level wäre. Und ich finde, um wirklich ein ganz großer Champion zu sein, brauchst du diese Rivalität. Man sieht das vielleicht als Beispiel bei den Klitschkos. Ja, also die werden nie die ganz, ganz Großen im Boxen sein können, weil diese Rivalität gefehlt hat. Bei Vitali war das kurz zu sehen mit Lennox Lewis zum Beginn oder man muss schon sagen, zu Beginn seiner Karriere. Aber der hat dann aufgehört und dann konnte sich die Rivalität nicht entspinnen. Aber man stelle sich mal vor, wenn das weitergegangen wäre, wenn es dann noch zwei Kämpfe gegeben hätte, zum Beispiel zwischen Lewis und Klitschko. Das macht letzten Endes dann den großen Champion aus, wenn er sich da durchsetzen kann, wenn er da in denkwürdigen Schlachten gewinnt und die Oberhand behält. Und ich glaube, dass Chris Cyborg Ronda Rousey da dagegen ganz gut tun könnte. Man hat auch gesehen gegen Misha Tate, das hat ihr ja auch gut getan, Ronda Rousey. Vielleicht wurde sie ausgebuht, aber man war emotional voll bei der Sache. Jetzt war das eher so ein, vorbei, scheiße. Wer kommt jetzt? Ach, ist auch nicht so richtig jemand da, auf den wir uns freuen können. Wir kommen nachher noch dazu, ob jemand noch da ist. Aber ich finde das gar nicht so blöd, wenn Cyborg die Geschichte schaffen sollte, also das Gewicht schaffen sollte, wäre die UFC blöd, sie nicht zu verpflichten. Das ist jedenfalls meine Meinung. Wir bleiben noch kurz bei den Mädels. Juliana Pena hat ein Interview gegeben. Allerdings hat sie kein Wort dazu gesagt, wie es zu ihrer Verletzung kam. Ihr erinnert euch noch ein bisschen daran vielleicht, ja, dass es da die Geschichte gab, dass Juliana Pena gesagt hat, sie wurde attackiert im Gym, hat sich dabei das Knie verdreht und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass sie jetzt 1,5 Jahre, vielleicht sogar 2 ausfallen wird. Das hat uns Dana White erzählt. Kurz danach hat sich das Gym und Mitglieder des Gyms von Juliana Pena gemeldet und haben gesagt, Nee, so war das nicht. Das war einfach Shit Happens. Das war ganz normale Trainingssession und sowas passiert halt einfach. Und man hat sich bei diesem Interview mit Sicherheit so ein bisschen erhofft, dass Gianna Pena darauf nochmal eingeht. Hat sie nicht gemacht. Sie meinte einfach nur, ich schaue nur noch nach vorne. Es ist eben passiert. Tja. Dana White hat übrigens gesagt, warte mal, wie hat er es gesagt? Er glaubt eher jemanden, ach genau, es war so, er hat gemeint, Gianna Pena hat mir das 3 Minuten, nachdem es passiert ist, erzählt und er glaubt eher jemanden, der das nach 3 Minuten erzählt, als wie jemanden, der sich nach 3 Tagen meldet. Auch da muss man dann geistig nicht immer alles nachvollziehen können. Aber gut, immerhin hat er versucht, das Ganze zu erklären. Dann habe ich einen weiteren Champion hier im Angebot, nämlich Hennen Burrell und André Pedernales. Das ist der Manager von Hennen Burrell, hat sich mal zu Wort gemeldet, wie es mit Hennen Burrell jetzt weitergeht, nachdem der ja auch sehr, sehr deutlich Uriah Faber besiegt hat, meinte Burrells Manager, wir erwarten, dass Hennen als nächstes auf Rafael Assunção trifft. Rafael war der Typ, der jetzt auch auf der Freedom Card gekämpft hat bei UFC 170. Und die zweite Option, sagt Pedernales, sei Dominic Cruz. Ja? Cruz ist ein Fight, den wir unbedingt wollen, sagt Pedernales. Und es ist natürlich die Frage, wann Dominic Cruz wieder zur Verfügung wäre, vielleicht eine Art Aufbaukampf bräuchte, um dann gegen Burrell anzutreten. Aber es ist ja auch der letzte Kampf, den ich noch so richtig für Hennen Burrell auf der Karte habe. Der gegen Dominic Cruz, gegen einen Dominic Cruz natürlich in bester Form, muss man dazu sagen, das wäre mit Sicherheit eine großartige Geschichte. Ja. Aber selbst wenn der nicht kann, sagt Hennen Burrell, der hat sich nämlich auch noch zu Wort gemeldet, es gibt viele Fighter in meiner Division, die noch nicht so bekannt sind und auf Englisch, I haven't cleaned out the division yet, but that's the goal. Also er scheint noch nicht ganz so zufrieden zu sein mit seiner Ausbeute, obwohl er aus meiner Sicht bislang die stärksten Gegner schon ausgeräumt hat, sagt er, da sind noch genügend, die noch nicht so bekannt sind, aber dennoch richtig gut sind und gegen die möchte ich kämpfen und die möchte ich dann natürlich auch besiegen. Also Hennen Burrell hat noch ein bisschen was vor. Das finde ich aber gut. Ich finde das wirklich gut, wie Hennen Burrell sich verkauft. Und mittlerweile sehe ich ihn sogar stärker als Jose Aldo. Doch, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ich muss immer einen Schluck trinken, da komme ich einfach nicht drum rum. Denn wenn man hier so einen Monolog hält, jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde, trocknet relativ schnell das Mündchen aus. Wer kennt das nicht? Ihr könnt euch ja mal hinsetzen und selber eine Dreiviertelstunde mit euch selber reden. Das ist hochinteressant. Aber so ein Selbstgespräch führt zumindest dazu, dass jetzt schon 2-3 Mal meine Frau kurz reingeguckt hat. Wahrscheinlich, weil sie dachte, ich rede den Chris unter den Tisch. Aber es ist nicht so. Jetzt kommen wir zu Anderson Silva. Und so, jetzt muss ich hier mal gucken mit meinen Kapitelmarken. So viel Zeit muss sein, dass wir das alles richtig haben. Wir hatten, das ist jetzt, glaube ich, der interessanteste Part bei dieser Ausgabe. Wir hatten die Workout Beats, wir hatten die Weight Watcher Weigh-Ins, wir hatten Pettis Melendez, wir hatten Jose Aldo, das ist die 4. Die 5. Meldung war Josh Thompson. Ist das interessant? Die 6. Meldung war Whiteman gegen Belfort. Die 7. Meldung war Sonnen gegen Silva. Die 8. Meldung Ariane gegen Ronda. Die 9. Meldung Chris Cyborg. Die 10. Gianna Pena. Die 11. Hennen Burrell. Und die 12. ist Anderson Silva. Also ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gedrückt. Ich vermute aber nicht. Sei es drum. Anderson Silva plant ein Comeback für Ende 2014. Das scheint sich mittlerweile irgendwie zu stabilisieren, dieses Gerücht. Und man sieht ja immer mehr Bilder von Anderson Silva. Der ist ja überhaupt nicht mehr aus dem Gym rauszubekommen. Also ist ja wirklich, ist ja ein Warrior, ein richtiger. Der Anderson Silva ist wirklich, dem muss der beide Beine eigentlich abhacken, damit der nicht mehr in den Gym geht. Und Dana White hat sich zu diesem ganzen Heilungsprozess mal geäußert und meinte, er hätte mit einem Arzt gesprochen und der hält diesen Heilungsprozess für ein Wunder. Er hält ihn für ein Wunder. Es ist ein reines Wunder. Wenn der Arzt sagt, er hat schon viele, viele solche Knochenbrüche gesehen, wie den von Anderson Silva. Und nach 8 Wochen sieht Anderson Silvas Knochen besser aus als bei manch einem Bruch nach Jahren. Also es ist letzten Endes ist das so eine Art, es ist, glaube ich, der T2000. Ja, also er verflüssigt sich und formt sich dann wieder zusammen. Das ist Anderson Silva. Es ist unfassbar und man muss sich wirklich in Acht nehmen. Ich habe nur irgendwie die ganze Zeit diese Angst, dass der in den Oktagon steigt und sobald er dann selbstständig vor Live-Publikum irgendwie da auftreten muss, knickt sein Bein einfach weg. Also das ist mir ein Rätsel, wie der so schnell wieder auf dem Laufband stehen kann. Und das macht mir wirklich Angst. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also irgendwie werde ich da ganz nervös bei. Bei Nick Diaz werde ich auch immer ganz nervös. Was für eine Überleitung. Denn endlich hat sich Nick Diaz mal wieder zu Wort gemeldet. Und das gibt immer Gesprächsstoff. Auch hier fehlt mir mein kongenialer Partner an meiner Seite, Chris. Denn Nick Diaz sagt Folgendes. Ich komme nur zurück, wenn ich einen Titelkampf bekomme. Ich bin derzeit der einzige Draw in der Division. Das ist eine interessante Aussage. Wenn man mal bedenkt, dass Nick Diaz zuletzt Kämpfe gegen Carlos Condit zum Beispiel abgelehnt hat, dann ist das, ja, also ich will nicht bestreiten, dass Nick Diaz definitiv Drawing Power ohne Ende hätte. Ja, also wenn Nick Diaz jetzt hier gegen Johnny Hendricks angetreten wäre, das wäre mit Sicherheit oder höchstwahrscheinlich hätte das für mehr Beiß gesorgt, als wie jetzt Melendez, wie komme ich denn auf den? Ich bin ja völlig verschossen in diesen Gilbert, als Robbie Lawler gegen Johnny Hendricks. Von daher, das Argument kann ich noch verstehen, aber dass er jetzt wirklich nach einem Jahr kommt und sagt, ich möchte einen Titelkampf, sonst komme ich nicht zurück, also das finde ich schon ein bisschen, fast schon peinlich. Und Dana White sagt auch, darüber brauchen wir überhaupt nicht zu reden, er hat nicht gekämpft, er wollte keinen Kampf, über ihn denken wir nicht einmal mehr nach. Das ist eine Aussage, die sitzt. Also über ihn denken wir nicht mal mehr nach. Das ist harter Tobak. Die Frage ist natürlich, meint das der gute Dana ernst? Oder will er damit irgendwie Nick Diaz jetzt nur eine mitgeben? Weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie überhaupt nicht mehr über ihn nachdenken. Das scheint mir irgendwie ein bisschen abwegig bei so jemandem wie Nick Diaz. Den möchtest du eigentlich verpflichten. Und ich sag's immer wieder, wenn Nick Diaz und Nate Diaz und Jake Shields zu Bellator gehen, dann haben wir da Wilden Westen. Und das ist interessant. Und das möchte die UFC, glaube ich, nicht, dass die Leute einfach nur gucken, wie die Diaz-Gang bei Bellator für Unruhe sorgt. Ich glaube, das möchte die UFC nicht. Deswegen, wenn Nick Diaz Bock hat zu kämpfen, ja, mein Gott, dann lass ihn halt kämpfen. Unterhaltsam ist er allemal. Ob es jetzt gleich ein Titelkampf sein muss, ist die zweite Frage. Aber ich denke mal, ja, keine Ahnung, der trollt da rum. Das ist, glaube ich, einfach so, Nick Diaz trollt ein bisschen rum. So, dann kommen wir zum Thema, das hatten wir am Samstag schon, und zwar geht es um diese Sponsoring-Geschichte in der UFC. Schwieriges Ding, wir haben uns ja dazu schon geäußert, wie gesagt, am Samstag. Es geht prinzipiell darum, dass die UFC oder Dana White auf einer Pressekonferenz mal vor ein paar Wochen gesagt hat, ja, wir erkennen das Problem, dass Kämpfer Probleme haben, Sponsoren zu finden. Wir sind aktuell dran, das zu fixen. Darauf wurde er jetzt wieder angesprochen und er hat jetzt sehr stark runtergebrochen gesagt, ja, es ist nicht mein Problem, wir bezahlen die Leute fürs Kämpfen, uns ist das scheißegal, was mit Sponsoren ist. Die werden fürs Kämpfen bezahlt, davon kriegen sie unsere Kohle, alles, was sie sich dazu verdienen wollen, ist ihr Problem. Es sind natürlich zwei extreme Sichtweisen, muss man dazu sagen. Einerseits ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, wir sorgen dafür, dass die Kämpfer Sponsoren bekommen, denn auch da werden Leute auf der Strecke bleiben und sei es dann einfach nur ein Johnny Bones Jones, der alleine mit Sicherheit mehr Geld mit Sponsoren verdienen könnte, als wie wenn es so ein Einheitsdeal gäbe. Deswegen ist die Frage, wie ist die richtige Herangehensweise in diesem Fall? Vielleicht machen sie es auch so, dass sie sagen, also pass auf, ihr kriegt zwei Spots, eine auf dem Arsch, eine vorne auf der Mütze mit Sponsoren, die sind fest. Und dann könnt ihr euch von mir aus da die Seiten, T-Shirts und sonst was noch alles voll kleistern mit euren Sponsoren. Aber die zwei Sponsoren sind fest. Damit sorgen wir dafür, dass die, die sonst keine Sponsoren finden, wenigstens ein paar Euro noch oben drauf kriegen. Man könnte auch einfach sagen, nee, wir zahlen euch mehr. Ja, und fertig aus, basta. Wobei, das hat der Chris ja schon gesagt, er glaubt nicht, dass das für die UFC so einfach möglich wäre. Ich glaube schon, dass das Dana White durchsetzen könnte. Aber wie gesagt, wenn man einen richtigen Sponsor finden würde, würde ich die Idee gar nicht schlecht finden, dass man sagt, hier auf der Mütze steht in Zukunft jetzt immer Playmobil und hinten auf dem Arsch Rudis Resterampe Und wenn irgendjemand anderes da noch mit drauf will, kann er das zwar machen, muss auch die üblichen Gebühren bezahlen, aber ein bisschen Geld haben wir dann locker gemacht für die Jungs, die sich sonst keinen Sponsor leisten können, hätte ich fast schon gesagt, aber es ist ja eher kein Finden. Ob es so eine Einheitskleidung geben sollte im Stil einer Fußballmannschaft, das finde ich völlig bekloppt. Denn so ein bisschen identifiziere ich mich mit diversen Kämpfern auch über ihren Look. Also damit meine ich, wie T-Shirts aussehen, welche Sponsoren sie haben und so. Ich finde, das nimmt man dann alles so ein bisschen und die Einzüge. Es ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber trotzdem hat's was davon. Es ist irgendwie toll, das mitzusehen, wenn sie dann mit ihren eigenen kreierten T-Shirts reinkommen und so. Das gehört alles irgendwie dazu. Und das nimmt man dann so ein bisschen wieder weg. Würde ich nicht so gut finden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, ich bevorzuge so eine Geschichte mit Anzahl XY-Sponsoren sind vorgegeben von der UFC. Davon kriegt dann auch jeder seinen Happen ab. Und wenn man eigene Sponsoren noch dazu haben möchte, dann kann man das gerne machen. Aber man hat so einen Grundbedarf abgedeckt. Dann komme ich zu Ratings. Das ist eigentlich das, was ich immer dem Chris gern erzähle. Und zwar von der Fight Night 36 in Brasilien. Das war die drittmeistgesehene UFC-Show auf Fox Sports One. Das ist großartig, wenn man mal bedenkt, dass die Card eher so mittelmäßig war und auch die Sendezeit nicht besonders gut war für die UFC, ist das wirklich ein großer Erfolg. In Zahlen ausgedrückt, ein 1.04 Rating, 1,4 Millionen Menschen haben sich die 36. Fight Night angeguckt. Nur Sonnen gegen Shogun und die 168 Prelims waren besser bislang. Profitiert hat die UFC allerdings von so einer NASCAR-Geschichte, die davor auf Fox Sports One lief. Und die erreichte nämlich 3,526 Millionen Zuschauer. Das ist natürlich eine Ansage und das war auch das höchste Rating und die höchsten Zuschauerzahlen, die Fox Sports One seit dem Bestehen, ich glaube im August ging es los, je erreicht hat. Und danach konnte praktisch die UFC noch davon profitieren, dass eben so viele Leute sich diese NASCAR-Geschichte angeguckt haben und sich dann wahrscheinlich dachten, da bleibt man doch einfach noch dran. Und 1,4 Millionen, ich glaube, damit sind sie ganz zufrieden. Drug-Tests, also Dopingproben, alle positiv. Das ist ja auch mal zu erwähnen und auch mal gut. Deswegen habe ich das hiermit getan. Dann gab es noch eine Meldung diese Woche, die haben wir auch schon am Samstag kurz angedeutet. Und zwar gibt es ein drittes Kommentatorenteam für den Raum Mittlerer Osten und Europa. Das betrifft natürlich uns, denn wir sind Europäer. Also wer würde das noch bestreiten nach der Geschichte am Maidan? Also im Endeffekt, mein ganzes Haus ist eingehüllt in einer blau-gelben Fahne. Deswegen, ich bin Europäer und die Ukraine auch. Und wenn die was dagegen haben, dann kriegen die aufs Maul. So. Und die neuen Kommentatoren sind Dan Hardy, John Gooden, der war früher bei Cage Warriors als Kommentator aktiv, und so ein Fußball-Heini, Andy Friedlander. Kenne ich nicht. Ich kenne auch diesen John Gooden oder Gooden nicht. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Aber ich kenne natürlich Dan Hardy. Die drei haben übrigens bei UFC 170 schon mal so für sich selber kommentieren können, beziehungsweise mussten die dann zum... jetzt habe ich den Namen vergessen. Auf jeden Fall hat sich irgendjemand mit denen das Tape dann angehört und gesagt, was sie besser machen können und wo sie noch Steigerungspotenzial haben. Denn die drei werden schon am 8.3. in London zum ersten Mal als Kommentatorenteam auftreten. Wie gesagt, neben Anik und Florian und natürlich Joe Rogan und Goldie ist das jetzt das dritte Kommentatorenteam, das für die UFC an den Start gehen wird. Es könnte, da bin ich gespannt, ein bisschen schwierig werden mit diesem englischen Akzent, den finde ich manchmal gar nicht so super. Interessanterweise, beim Fußball stört er mich nicht. Ich hoffe, dass sich das dann eh nicht gut anhören wird bei der UFC. Aber ja, wir geben ihn in der Rolle. Aber ich möchte natürlich hier nicht zu viele Hoffnungen letzten Endes fast schon schüren. Dann kommen wir zu den Fight Announcements. Und da gab es wirklich, also da kann man ja nicht mehr mitzählen, wie viel es da gab. Deswegen versuche ich mal hier die wichtigsten und interessantesten Kämpfe zusammenzutragen. Für UFC 173 am 24.05. in Las Vegas wurde bekannt gegeben, dass James Krause auf Jamie Warner trifft. Jamie Warner kommt von diesem unglaublichen Kampf gegen Abel Trujillo. Ich und Chris haben den ja, der Esel nennt sich immer zuerst, kommentiert. Daher könntet ihr den noch kennen. Freut mich, dass der dann doch relativ schnell wieder zurück ist. Außerdem, ach, Abu Dhabi, da kommen wir einfach nachher dazu. Habe ich jetzt hier noch was für 173? Ja, habe ich. Sam Cecilia trifft auf Do Hu Shui. Ich weiß nicht warum, aber Sam Cecilia finde ich immer betrachtenswert, muss ich sagen. Seitdem ich ihn bei Ultimate Fighter gesehen habe, das war, glaube ich, die Cruz Faber Staffel. Ja, ich glaube, das war die. Finde ich ihn irgendwie interessant und so richtig in der UFC hat er sich noch nicht etablieren können. Mal gewinnt er, mal verliert er, aber dennoch Kämpfe mit ihm waren bis jetzt eigentlich immer interessant. Außerdem wird der letzte Ultimate Fighter Gewinner, Chris Holdsworth, der ja auch vom Team Alpha Male ist, auf Queen Ho Kang treffen. Was für Namen! Chris Holdsworth ist natürlich 5-0, ja, 5 Siege in seinen 5 Auftritten im, ja, oder man muss sagen, im Sport MMA, denn er hat ja nicht alle 5 im Oktagon abgehalten. Von daher, ich bin trotzdem gespannt, wie sich Chris Holdsworth in der UFC schlagen wird, denn die Staffel war ja so ein bisschen, ja, sag ich mal, nicht so stacked, was die Jungs angeht. Er ist ja der Einzige, den die UFC übernommen hat. Das war ja die Tate-Rousey-Staffel, da waren ja von den Jungs war ja eine Katastrophe. Für London hat sich was geändert. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass... Ach, hat man das letzte Wort drin gehabt? Das muss ich hier wieder suchen. Siehst du, dafür ist der Christian immer da, der mir dann in solchen Momenten mit dummen Kommentaren den Arsch rettet. Wer ist denn da ausgefallen? Brad Pickett trifft auf jeden Fall jetzt auf Neil Serry. So heißt er, glaube ich. Gegen wen sollte denn Brad Pickett nochmal ran? Ich hab's völlig vergessen. Brad Pickett sollte antreten gegen, ich trinke jetzt einen Schluck und dann fällt es mir ein, sein Flyweight-Debüt ist es gewesen. Da kommt er einfach nicht drauf. Ah, jetzt weiß ich's, aber ich sag's nicht. Auf jeden Fall Brad Pickett nächste Woche in London dann gegen Neil Serry, von dem ich nichts weiß. Der Kampf ist uninteressant. Danny Castillo, der hatte auch einen schönen Kampf gegen Edson Barboza zuletzt, trifft auf Isaac Valleyflag. Der Typ war ewig lang unbesiegt und hat dann in einem relativ scheiß Kampf eigentlich seine Streak verloren. Und Castillo gegen Valleyflag, ja, könnte ganz interessant werden. Hier sprechen wir von UFC 172, 26.04. in Baltimore. Dann habe ich eine ganze Menge für die 40. Fight Night in Cincinnati. UFC Fight Night 40, wie gesagt, Cincinnati, 10.05. Daryl Montague trifft auf Kui Horiguchi-Katz. Oder was? Ist das der Bruder von Michael McGillicutzy? Oder was? Also, die Gegner für diverse Kämpfer, da könnte man fast denken, dass die auf so einem Menschenhandelmarkt irgendwo in Asien gekauft wurden. Da gibt's ja nur noch Asiaten. Nick Lenz, der hat uns überrascht mit einer sehr engagierten Performance gegen Mendes, sein Chat. Nick Lenz trifft auf Manny Gamburian, der Typ, der aus dem Hause Rousey kommt und zuletzt gegen unseren Mr. Roundhouse Kick verloren hat, gegen Dennis Siver. Was haben wir noch Interessantes? Ed Herman trifft auf Rafael Natal. Das interessiert mich auch. Natal hatte ja dieses tolle Jahr 2013, bis er dann bei Fight for the Troops von nicht Luke Rockhold, sondern den anderen Tim, vom Tim einen reingedonnert bekommen hat. Außerdem Saul Poilievre gegen Ruan Potts. Saul Poilievre hat, mein Gehirn ist jetzt völlig abgeschalten jetzt gerade in dem Moment, gegen Pat, ich bin auf. Das gibt's ja überhaupt nicht. Also das ist ja, im letzten Endes merkt man jetzt erstmal, dass der Chris mehr ist als nur eine Randfigur hier. Er sorgt dafür, dass ich alles googeln kann, mir Sachen ins Gedächtnis rufen kann. Er fehlt mir einfach. Saul Poilievre hat Pat Barry, so heißt er natürlich, in den Ruhestand geschickt, letzten Endes jedenfalls, was den Octagon betrifft. Er wird ja jetzt bei Glory, also Pat Barry, weiterhin zu sehen sein. Aber Saul Poilievre, der hat uns ja ganz gut gefallen. Ihr wisst noch, Ozzy, genau. Außerdem bei der 40. Fight Night Justin Sellers gegen Ben Wall. Auch für die Tough Nations Finalausgabe am 16.04. in Quebec gab es ein paar interessante Kampfansetzungen. Und zwar Alex Caceres trifft auf Eric Paris. Alex Caceres hat den jungen Pettis ja überraschend besiegt und auch mit einer tollen Performance, trifft jetzt auf Eric Paris. Das ist eine schöne Ansetzung. Das gefällt mir. Das könnte ein toller Kampf werden und Alex Caceres hat mich sowieso begeistert in letzter Zeit. Da freue ich mich schon prinzipiell. Der könnte letzten Endes auch gegen meine Oma antreten und es würde mich interessieren. Dustin Kimura trifft bei derselben Card auf George Roop. Okay, my ass. Was haben wir sonst noch für die Nations-Finalgeschichte in Quebec? Ryan Jimmo gegen Steve Bose oder Bosse oder was? Das ist ein ehemaliger Eishockeyspieler. Oder Hockeyspieler, so muss man sagen. Sein UFC-Debüt, Steve Bose oder Bosse. Wir wissen es noch nicht genau. Aber Ryan Jimmo ist so scheiße, dass mich wahrscheinlich das Debüt von Steve Bosse auch nicht interessiert. Außerdem wurde noch was gefixt für die 38. Fight Night in Brasilien, findet die statt am 23.03. Denn Gleison Thibau fällt 3 Wochen aus. Deswegen kann Meyerbeck Tassimov nicht gegen ihn antreten, aber er hat einen Ersatzgegner bekommen. Michel Praceres heißt er, glaube ich, der Typ. 17-1, das ist dann doch ein bisschen beeindruckend. Und Meyerbeck Tassimov ist ja dieser Österreicher, der, glaube ich, aus der Tschechei kommt oder so. Auf jeden Fall mit europäischem Interesse, so kann man es sagen. Dann habe ich ja gerade eben schon angedeutet, dass es ganz, ganz viele neu angesetzte Kämpfe für die Abu Dhabi Card zu vermelden gibt. Die findet irgendwann im April statt, ist jetzt gar nicht so wichtig. Ihr erinnert euch mit Sicherheit, Big Nog gegen Roy Nelson ist der Main Event. Dementsprechend ist natürlich der Hype auf dieses Event. Und Clay Guida gegen Tatsuya Kawajiri ist der Co-Main Event. Mein Gott, was für eine Card. Hinzu gesellen sich noch weitere Kämpfer. Und zwar Jared Rosholt trifft auf Daniel Ojmirianczuk, das ist ein Pole. Und Jared Rosholt ist der Typ, der bei seinem UFC-Debüt uns sehr gut gefallen hat. Da hat er mal bei irgendwelchen Early Prelims irgend so einen Vogel verkloppt. So einen Riesenvieh, den wir neulich erst wieder gesehen haben. Auf jeden Fall Jared Rosholt finde ich interessant. Andrew Craig trifft auf Chris Camozzi. Chris Camozzi könnte jetzt echt mal langsam wieder Fahrt aufnehmen. Nach der Jacare-Niederlage ging es für ihn richtig bergab. Es könnte interessant sein, wie er sich jetzt gegen Andrew Craig, das ist ja letzten Endes fast schon ein dankbarer Gegner, schlagen könnte. Taylor Slatis trifft auf Trevor Smith, ja. Dann unser heißgeliebter Türke, Alptekin Oskilic, trifft auf Dustin Ortiz. Und das ist ein geiler Kampf, Leute. Das ist ein richtig geiler Kampf. Da bin ich mir sicher, dass das Unterhaltung pur sein wird. Oskilic, Ortiz, die Card ist für mich jetzt schon gebucht. Das ist großartig. Ramzi Ninjim trifft auf Benayel Dariush. What the fuck? Ramzi Ninjim, der hat uns gut gefallen in Singapur, muss man nochmal sagen. Ryan LeFlair, 10-0, trifft auf John Howard. Also, John Howard, der hat relativ überraschend, jetzt komme ich schon wieder nicht auf den Namen, wie heißt denn dieser glatzköpfige Schwarze, von dem alle gedacht haben, dass es der Shit ist und der jetzt Chris Lieben dann erst besiegt hat, Uriah Hall heißt er, Uriah Hall. Der hat Uriah Hall überraschend besiegt, John Howard, und trifft jetzt auf Ryan LeFlair. Ich glaube, da kann der gute John dann einpacken. Und ein neuer Deutscher ist in der UFC. Ja, ein neuer Deutscher, nach dem guten Dennis Siever und natürlich hier Patrick Stork. Nee, das ist Pascal Kraus. Wie komme ich denn auf Patrick Stork? Pascal Kraus ist jetzt, ich hoffe, man spricht so aus, Alan Omer in der UFC. Alan Omer, anders wüsste ich nicht, wie ich es aussprechen soll. Und der trifft auf Jim Ellers. Das ganze Debüt dieses Deutschen findet, wie gesagt, in Abu Dhabi statt. Und Rani Yahya trifft noch auf Johnny Bedford. Interessant finde ich Folgendes. Oskilic, Türke, und dieser Ömer oder Oma ist ein Deutscher. Ja, also wenn die UFC um diesen April herum ein Event in Deutschland veranstalten würde, es gab ja mal das Gerücht, 24.05. in Berlin oder 25.05. irgendwie sowas, oder um den Dreh herum, dann glaube ich nicht, dass sie kurz vorher ein Debüt von Ömer nach Abu Dhabi legen und auch Oskilic, der ja durchaus, ja, ich würde schon sagen, also wenn man als Türke in Deutschland kämpft, kann man auch mit dementsprechenden Bejubelungen rechnen. dann würde man den, glaube ich, nicht auf diese Card packen. Es ist so mein Gefühl. Ich hoffe natürlich, dass ich falsch liege und dass es wirklich jetzt dann im Sommer oder im Frühjahr schon zum Comeback der UFC in Deutschland kommt. Aber so langsam aber sicher, oh, ich bin so gespannt, was die nächste Woche erzählen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich dann kurz vorm 8.3. dann heiße Informationen bekommen, wie es weitergeht mit der UFC hier in Deutschland. Ob es denn endlich zu diesem Event kommt oder ob die ganzen anderen genannten Städte bevorzugt werden und wir Deutschen mal wieder leer ausgehen. Ist natürlich gut möglich. Ich hoffe aber nicht. Gut, dann kommen wir jetzt zu UFC 170. Ihr kennt das Spiel bei uns. Daumen hoch, Daumen runter. Das mache ich natürlich heute mit mir selber. Und interessant, ich habe nur einmal Daumen runter gegeben. Und zwar für TJ Waldberger. Nebenbei muss ich jetzt erstmal hier die Karten mir nochmal aufrufen, damit ich mir dann angucken kann, über was ich eigentlich reden wollte. Es lädt. So, und da haben wir es auch schon. Also TJ Waldberger, für mich ganz klar Daumen runter. Was war denn das für eine Performance gegen Mike Pyle? Also das war ja wirklich... Oh, also ich habe sowieso schon nicht verstanden, was dieser Waldberger da auf der Card macht. Und dann so ein No-Show abzuliefern, der war doch bei der letzten Geschichte, wo er antreten musste, schon so unsagbar schlecht. Also der hat mich riesig enttäuscht. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Deswegen... Da ganz klar für mich Daumen runter. Und das war, ich sag's nochmal, der einzige, für den es für mich Daumen nach unten ging. Die anderen, die ich jetzt nenne, für mich alles ganz klar Daumen hoch Kandidaten. Los ging's natürlich mit Swayze Valentine. Ist eine Catwoman. Also kein Catman, sondern eine Catwoman, logisch. Also eine Dame, die unfassbar hübsch ist. Die hat ihr, ich glaube, es war ihr Debüt als Catwoman in der UFC, sonst war sie da noch nicht zu sehen, gegeben. Und ich glaube aber nur bei den Early Prelims hat man sie gesehen. Sie lernt übrigens bei Stitch, das ist ja womit der bekannteste Catman überhaupt im Impact-Sport. Und ja, die können wir ruhig öfters sehen. Also es war, glaube ich, die schönste Frau an diesem Abend, definitiv. Deswegen musste ich sie natürlich hier mit einem Daumen hoch fast schon offerieren. Ich habe übrigens bei Twitter, habe ich ihr geschrieben, dass ich das total toll fand, dass sie jetzt da in der UFC ist. Hat sie Danke gesagt. Also noch gar keine Stallion, nix. Ich glaube, mit der geht was. Also kann mir fast nicht anders vorstellen. Die wird mein Profilbild gesehen haben und sich gedacht haben, dem will ich mal Vaseline ins Gesicht schmieren. Also, Swayze, einfach mal eine Mail schicken. Das Geräusch kennst du ja. Dann für mich natürlich ganz klar Daumen hoch auch für Eric Koch. Oder Eric Koch, wie er eigentlich heißt. Das war die zu erwartende Performance, muss man sagen, gegen Raffaello Oliveira. Aber da es alle erwartet haben, dass er so stark ist und so dominiert und diesen Kampf so in Anführungsstrichen leicht gewinnt, ist es, glaube ich, auch schwierig, das zu zeigen. Und es war ja seine Rückkehr ins Featherweight, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und dementsprechend hast du natürlich schon Druck auf dir und musst es dann auch erstmal abrufen. Also es gab auch schon genügend Kämpfer, die daran gescheitert sind, da zurückzukommen oder nicht zurückzukommen, aber sich wieder ja zu etablieren als Kämpfer. Denn Eric Koch hatte ja zuletzt wirklich ein paar blöde Niederlagen in seinem Rekord verbuchen müssen. Und er stand schon mal kurz vor einem Titelkampf, das darf man nicht vergessen. Und jetzt ist er letzten Endes wieder da. Sah so gut aus wie schon lange nicht mehr, muss man wirklich sagen. Hat mir richtig gut gefallen und den will ich schnell wieder sehen. Der hat ja auch nicht viel Schaden genommen, den will ich schnell wieder sehen. Wirklich, fand ich super. Dann für mich auch Daumen hoch. Nicht, weil die Performance so gut war, aber weil es so unfassbar spannend war. Alexis Davis gegen Jessica Eye. Man kann natürlich jetzt hier wieder diskutieren. Ich muss was trinken, Leute. Kleinen Moment. Oh, das ist ja... Also es schmeckt so gut, gibt's gar nicht. Man kann natürlich jetzt hier wieder diskutieren, hat Alexis Davis den Kampf gewonnen oder Jessica Eye? Für mich hat Alexis Davis den Kampf gewonnen und es war eng, gebe ich auch zu, gar kein Problem. Letztes Mal hat Jessica Eye Glück gehabt, diesmal hat sie halt Pech gehabt. So einfach ist es. Was mir aber klar wurde, denn das war ja so ein bisschen so eine Art Number One Contender Fight, kann man fast schon sagen. Cat Zingano wird eine Weile noch ausfallen, denke ich mal, also vorm Sommer hat, glaube ich, jetzt ihr Manager oder irgendjemand erzählt, wird sie nicht zurückkommen. Sprich, es hätte sein können, dass das hier so eine Art Number-One-Contender-Kampf ist. Und dafür war es mir zu wenig. Das war mir zu wenig. Also Ronda Rousey macht die Frühstück, die doch schon beim beim Walk-In auf, macht die schon fertig, die beiden. Also das ist für mich einfach zu wenig. Alexis Davis, Jessica Ai. Es war wirklich spannend, aber auf einem ganz anderen Level. Also Ronda Rousey ist diesen Mädels so weit voraus, die möchten auch, glaube ich, gar nicht gegen Ronda Rousey antreten, weil sie keine Chance haben. Aber prinzipiell war es spannend und hat mir dann doch Spaß gemacht. Also der Kampf deswegen von mir mit Daumen nach oben bewertet. Ebenfalls Daumen nach oben für Stephen Thompson. Der hat mir auch richtig gut gefallen. Natürlich, was soll man da sonst auch anderes sagen, wenn der Robert Whittaker in Rekordzeit da niederschmettert. Ich glaube, dass so ein paar Leute bei Stephen Thompson Bedenken, in Anführungsstrichen Bedenken natürlich, haben nach der Matt Brown-Niederlage. Ich weiß nicht warum, hat man so irgendwie begonnen, habe ich so ein bisschen das Gefühl bekommen, sag mal so, dass Stephen Thompson nicht mehr ganz so ernst genommen wird als oder im Welterweight. Und das hat sich für mich mit diesem Kampf wieder völlig geändert. Also für mich hat er genau das gezeigt, was ich mir auch von ihm erhofft habe, weil Robert Whittaker natürlich ist nicht der allerschlechteste. Gut, gegen Curt McGee hat er zuletzt auch verloren, aber das war ein enger Kampf. Und davor gegen Colton Smith hat er eine super Leistung abgeliefert. Also für mich war Robert Whittaker hier schon mehr als nur ein Prüfstein für Stephen Thompson. Und dafür hat er mir dann wirklich, was Performance angeht, richtig Spaß gemacht, Stephen Thompson. Und eine tolle Performance gezeigt, definitiv. Genauso wie Rory McDonald, der natürlich auch den Daumen nach oben bekommt, weil Rory McDonald endlich mal attackiert hat. Und das hat mir richtig gut gefallen, wie der Junge nach vorne gegangen ist. Ist natürlich jedem aufgefallen, schon klar. Das ist kein exklusiven Einblick, den ich hier euch gewähre. Aber darauf haben wir doch die ganze Zeit gewartet, dass dieser Verrückte endlich mal zeigt, dass er verrückt ist und nicht nur so komisch da mit seinem Jab da rumzappelt. Nee, wir wollten endlich mal genau so einen Kampf sehen. Ja? Und das Geile war, dann schafft Damien Maia noch den Takedown und hat diese dominante Position in der kompletten ersten Runde, kann man fast schon sagen. Und trotzdem gelingt es Rory McDonald mit den zwei weiteren Runden, seinen Weg letzten Endes zu finden, in diesen Kampf wieder reinzukommen und Damien Maia dann wirklich zu zerstören. Man muss sich natürlich auch fragen, was war eigentlich mit Damien Maia ab der zweiten Runde los? Da hat er ja Gabriel Gonzaga-Kondition gezeigt letzten Endes. Also da war ja überhaupt nichts mehr los. Hat mich so ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, Rory McDonald hat mit diversen Bodykicks Maia ganz schön zugesetzt. Also das ist schwierig jetzt hier abzuschätzen, ob Maia ein konditionelles Problem hatte oder wirklich die Treffer von McDonald dazu geführt haben, dass Maia zeitweise mal stehend K.O. wirkte. Also er hat ja auch, glaube ich, einen ziemlich harten Bodykick abbekommen, wo man gemerkt hat, oh, das könnte eng werden hier für ihn. Aber Rory McDonald hat mich wirklich begeistert von der ersten Sekunde an, wie er allein schon wie er da stand, diese tiefe Haltung, um schneller reagieren zu können auf die Takedown-Versuche von Damien Maia. Und er konnte so viele abwehren. Es war der beste Rory McDonald, den ich seit langem gesehen habe, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Gegen BJ Penn, die Performance war natürlich stark, aber BJ Penn war zu diesem Zeitpunkt nicht der BJ Penn, der Rama war. Und Damien Maia jetzt so besiegt zu haben, fand ich wirklich Hut ab, Rory. Natürlich wäre cool gewesen, wenn er ihn gefinisht hätte, hätte ihm mit Sicherheit nicht geschadet. Ist aber egal, die Performance war richtig geil. Damien Maia, Gott sei Dank, ist raus aus dem Title Picture. Gott sei Dank. Also das ist für mich das Wichtigste gewesen. Nach den zwei Niederlagen jetzt zuletzt gegen Shields und gegen McDonald ist Damien Maia erstmal weg vom Fenster. Und jetzt muss ich mal gucken, hatte Rory McDonald schon mal einen Kampf gegen Jake Shields? Das würde doch jetzt Sinn machen. Rory McDonald, Jake Shields. Gucken wir mal. Gab's da schon mal was? Gab's noch nicht? Ja, warum nicht? Ich würde es gut finden. Ja, ich würde das unterstützen fast schon. Jake Shields, Rory McDonald, aber Moment mal. Jake Shields, hat er nicht jetzt schon wieder einen neuen Kampf, der ansteht? Hat keinen neuen Kampf? Doch, gegen Hector Lombard, natürlich, bei UFC 171 am 15. März. Siehst du, jetzt wissen wir auch, wann es die nächste MMA Radio Pay-Per-View-Ausgabe gibt. Der trifft auf Hector Lombard. Also da ist dann doch nichts mehr zu holen. Scheiße. Ja, aber es ist auch nicht so, ist aber ein Monat, naja gut. Vielleicht geben sie auch einen der beiden direkt dann einen Title-Shot gegen, ja, wer gewinnt eigentlich? Robbie Lawler? Oder der andere Vogel, Johnny Hendricks? Sei es drum. Rory McDonald, ganz klar, Daumen hoch, großartig. Gleiches gilt für Daniel Cormier. Hat das gezeigt, was ich von ihm sehen wollte, was alle von ihm sehen wollten, was man erwarten konnte. Klar, Patrick Cummins, hat jetzt nun wirklich keiner damit gerechnet, dass der diesen Kampf gewinnt. Aber wie es Dana White gesagt hat, ich habe wirklich so eine Performance von ihm erwartet. Er musste das zeigen. Interessant ist vielleicht anzumerken, dass nur 12 oder 24 Stunden davor Dana White noch gesagt hat, dass Patrick Cummins the shit ist. Und Daniel Cormier sich wirklich in Acht nehmen muss und Cummins ist eigentlich gehört hier in die UFC und der muss auch in die UFC, der ist so stark, der Typ, der hat also überhaupt keine Gegner mehr gefunden, man hat bei 30 verschiedenen Kämpfern angefragt und keiner wollte gegen Patrick Cummins antreten und jetzt ist er endlich in der UFC und wie gesagt, dann 12 oder 24 Stunden später sagt er, ja gut, also gegen die Pfeife, natürlich vereinfache ich das jetzt, da muss ja Daniel Cormier auch gewinnen. Ja, also ob der jetzt was davon hat oder nicht, ist mal scheißegal. Er hat dennoch gezeigt, dass er Knockout-Power hat. Ja, das ist ja auch mal wieder wichtig gewesen. Und dass er eine Pace gehen kann, die interessant ist, finde ich, also für Light Heavyweight. Und ich denke schon, dass DC ein kleines Ausrufezeichen gesetzt hat. Auch wenn er diesen Kampf gewinnen musste. Aber er hat es beeindruckend gemacht. Muss man definitiv so sagen. Und natürlich kriegt auch Ronda Rousey den Daumen hoch, ist natürlich ganz klar. Wir brauchen eigentlich jetzt hier nicht großartig diskutieren, ob das jetzt zu früh gestoppt war oder nicht. Ich sage ganz einfach so, wenn es andersrum gewesen wäre, hätte Sarah McMahon Ronda Rousey so zu Boden geschickt und Ronda wäre ähnlich oder hätte ähnlich versucht, nach oben zu kommen und Herb Dean hätte zu diesem Zeitpunkt schon abgebrochen, wäre Dana White ausgeflippt. Er wäre einfach nur ausgeflippt. Er hätte diese ganze Pressekonferenz wahrscheinlich schreiend verlassen mit rotem Kopf. In dem Fall war er ganz zufrieden mit der Decision. Ich sage auch, ja, es war ein bisschen früh, aber in diesem Moment verständlich, dass Herb Dean so reagiert hat, glaube ich. Er hat darauf geachtet, wie sich Sarah verhält und ist dann halt einfach dazwischen gegangen. Ich hätte es auch gerne gesehen, wenn das hätte noch ein bisschen laufen lassen. Interessant war allerdings, dass Sarah McMahon relativ wenig in dieser Clinch-Position gegen den Käfig zeigen konnte. Normalerweise ist das eine Art Kampf, die Sarah McMahon bevorzugt als Wrestlerin, aber sie konnte sich dann nicht so richtig gegen Ronda zu Wehr setzen. Das fand ich mal interessant. Und sie hat ja Ronda auch zu Beginn gleich mit ein paar Schläge getroffen, aber Ronda hat die gut absorbiert. Also das hat sie wirklich gut weggesteckt und sie hat mir in diesen wirklich wenigen Sekunden, es war ja nur eine gute Minute, hat sie mir gefallen. Und hat für mich aber auch so ein bisschen gezeigt, dass Ronda Rousey, glaube ich, wirklich das, was alle immer sagen und was oft nur eine Floskel ist, sich von Kampf zu Kampf noch ein bisschen steigern kann. Und es war auch wichtig, dass sie jetzt hier mal gewinnt ohne Armbar. Wobei es schwer gewesen wäre, gegen Sarah McMahon mit Armbar zu gewinnen. Aber ja, man merkt halt immer mehr, dass Ronda Rousey wirklich immer, immer stärker wird. Und wenn es nicht zeitnah jemanden gibt, der Ronda Rousey besiegen kann, wird es, glaube ich, schwierig, die zu besiegen. Weil es sky is the limit. Wir sagen es immer wieder. Ronda Rousey hat mich beeindruckt. Bis Spätsommer mindestens wird sie jetzt allerdings nicht mehr zu sehen sein. Sie tritt ja jetzt Entourage und die andere Scheiße da. Aber mit der Performance jetzt mal eine kleine Pause zu gehen, ja, das hat sie sich verdient. Und die Frage ist halt, was kommt dann? Ja, also Sarah McMahon nochmal, Kat Zingano nach der ganzen Geschichte. Willst du da gleich gegen Ronda Rousey antreten? Weiß ich nicht. Cyborg, wir haben vorhin drüber gesprochen. Vielleicht macht man Sarah McMahon gegen Cyborg und der Gewinner trifft dann auf Ronda Rousey. Das würde ich gut finden. Aber da ja Cyborg noch nicht mal in der UFC ist, glaube ich, dass es so einfach nicht werden wird. Leider. Aber insgesamt, UFC 170, ich fand's wirklich eine gute Veranstaltung. Das sieht man daran, ich habe ja nirgendwo noch nicht mal, also außer dieser TJ Wildburger, aber sonst habe ich ja nirgends Daumen runter gegeben. Es war wirklich insgesamt eine gelungene Veranstaltung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. War jetzt mit Sicherheit keine denkwürdige Veranstaltung, aber hat mir gut gefallen. Hat mich gut unterhalten, so muss man sagen. Ganz kurz noch was zu den Bonuses, die ausgezahlt wurden. Fight of the Night wurde, jetzt muss ich nachgucken, ich habe es nämlich schon vergessen. Was wurde denn Fight of the Night, Leute? Wisst ihr es noch? Ach, Rory McDonald gegen Damian Maia, ganz genau. Das war Fight of the Night. Und Performance of the Night war Ronda Rousey und Stephen Thompson. wenn ich mich richtig erinnere. Die beiden, oder die vier sind ja dann insgesamt, können sich über 50.000 Dollar freuen. Übrigens, wenn wir schon bei Kohle sind, Payroll habe ich auch noch für euch. Sprich, was die diversen Kämpfer verdient haben. Und das ist interessant. Ronda Rousey geht mit 110.000 Dollar raus. Das ist ihr Verdienst für diese ganze Veranstaltung. Sarah McMahon mit 16.000. Nicht so viel. Und jetzt die Überraschung. Daniel Cormier, 160.000 Dollar. Das ist eine Ansage. Mehr als Ronda Rousey. Gut, Ronda hat noch die 50.000 Performance of the Night mitbekommen, dann ist er auch bei 160, aber ohne Performance of the Night kriegt Ronda Rousey also weniger als Daniel Cormier. Das muss sein. Patrick Cummins hat 8.000 Dollar bekommen, besser als nichts. Rory McDonald mit 100.000 Dollar, knapp hinter Ronda. Damien Maia 64.000 Dollar, Mike Pyle mit 96.000 Dollar, ist auch eine ganze Menge Kohle, wa? Waldberger 18.000, die würde ich dem direkt wieder abnehmen für die Scheiße, die er da abgeliefert hat. Wer sticht denn sonst noch heraus? Vielleicht interessant, Alexis Davis bekommt 30.000 Dollar für ihre Performance. Jessica Eye nur 8.000. Hätte ich auch ein bisschen mehr gedacht, ganz ehrlich. Rafael Assunção, der ja bei den Prelims versauern musste, interessant für jemanden, der unter Umständen als nächstes gegen Hendon Barrow antritt, geht mit 56.000 Dollar nach Hause. Und ja, Eric Koch natürlich mit 30.000 Dollar auch erwähnenswert, wenn so jemand bei den Fight Pass Prelims rumeiert. Was haben wir sonst noch zu 140? Medical Suspensions, da war auch irgendwas, was man erwähnen sollte. Genau, Rory McDonald, Stephen Thompson, Robert Whittaker und Rafael Assunção und Cody Gibson. Alle fünf müssen mal zum Röntgen. Alle fünf mal bitte zum Röntgen, denn wenn sie das nicht tun und einen Attest bringen, dass nichts Großartiges weiter verletzt ist, werden sie bis zum 22.08. nicht mehr in einem Oktagon antreten dürfen. Solange reicht nämlich die Medical Suspensions, da gibt es wohl Suspensions, da gibt es wohl Bedarf, nochmal mit einem Röntgengerät drüber zu gucken, ob irgendwas gebrochen ist. Und wenn sie dann zeigen können, was es genau ist, dann wird unter Umständen diese Suspension abgemildert. Alles andere ist im normalen Bereich nichts Erwähnenswertes. Was hat denn der Rory eigentlich? Right ankle. Also, er hat sich offensichtlich am rechten Gelenk irgendwie was getan. Fußgelenk. Oder, ja, genau. Und Stephen Thompson hat es mit der rechten Hand. Robert Whittaker hat, glaube ich, auch irgendwas, ach, der Rest ist auch völlig Latte. Nichts Erwähnenswertes, groß Erwähnenswertes, muss man dazu sagen. Ja, also wie gesagt, UFC 170 war okay, war allerdings auch jetzt nicht UFC 168, aber war okay. Kann man mit leben, gab's definitiv schon Schlimmeres. Dann kommen wir jetzt zur Fight Night 37, wobei da weiß ich noch nicht mal genau, ob das überhaupt die 37. Fight Night ist. Denn mal wird es als 37. Fight Night gehandelt, mal nur als Ultimate Fighter China Finale. Also ich weiß es nicht, auf Sherdog wird es als Ultimate Fight Night 37 gelistet. Und ja, das nehme ich jetzt einfach mal an, als dass es so auch ist. Aber es ist wirklich schwierig. Also egal, wo man guckt, ändert sich das. Was noch viel schwieriger ist, ist, dass man wirklich, es ist schwierig jetzt hier euch großartig was zu erzählen über die Geschichte am Samstag. Main Event ist John Haraway, der Engländer trifft auf Dong Yun Kim. Haraway nach langer Verletzungspause wieder da, muss man sagen. Und ihr merkt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß, dass der Haraway eine gute Performance definitiv zeigen kann. Das hat er bewiesen, kann man sich auch momentan nochmal angucken auf UFC, auf diesem YouTube-Kanal von der UFC. Ich werde es bei uns auch noch in die Free Fights mit reinpacken. Da hat er mal gezeigt, dass er echt ein guter Wrestler ist, gutes Ground and Pound hat. Aber wie er jetzt nach seiner Verletzung auftreten wird, keine Ahnung. Ja? Und über den Rest brauchen Li Peng Sang Ja, leck mich am Arsch. Ich weiß halt, dass das die Kollegen sind, die im Welterweight-Finale von Ultimate Fighter China stehen. Aber das ist halt völlig Latte. Also ich kenne die halt einfach nicht. Ich habe mir das auch nicht angeguckt, weil das ist mir dann ehrlich gesagt fast schon ein bisschen so blöd. Was mich noch interessiert, ist Matt Mitrione gegen Sean Jordan. Matt Mitrione, den mag ich halt einfach so. Also er ist halt einfach ein Typ, den ich an sich mag, nicht als Kämpfer, sondern so als Typ. Deswegen interessiert mich auch der Kampf. Natürlich auch Hiroki gegen Manjewa würde ich mir angucken. Klar, ich werde mir auch dieses Event angucken, weil ich hoffe einfach, dass da ein paar Kämpfe dabei sind, die uns überraschen. Positiv natürlich. Ganz klar. Nam Phan gegen Won Lee. Interessant. Bei den Prelims, allerdings Fight Pass Prelims, geht dann, glaube ich, bei uns nicht. Müssen wir mal gucken. Werden wir sehen, ob es funktioniert. Und Zach Cummins, Cummings, ich bin immer noch bei Cummins wegen Pat Cummins. Zach Cummins. Auch das ist ein Kampf, den ich mir wegen Zach Cummings angucken werde. Was noch zu erwähnen ist, Sai Wang, nee, Quatsch, Yang Pingkant trifft nicht auf Ning Guing Xu. Und zwar deswegen, weil der Ringsprecher die Namen nicht aussprechen kann. Das ist der Grund. Nein, Quatsch. Einer der beiden hat sich verletzt und das ist eigentlich das Featherweight-Finale bei Ultimate Fighter China. Das wird verschoben. Wann und wohin interessiert, glaube ich, auch keine Sau. Insgesamt. Das würde ich aber trotzdem sagen. Ich würde euch wirklich empfehlen, diese Fightcard testweise mal zu buchen, wenn es geht. Denn es sind alles Kämpfer, die, ich bin mal so durchgegangen, was die so stilmäßig drauf haben und was euch da so erwarten kann, was euch da so erwarten könnte. Ich habe mir ein paar Hype-Videos angeguckt vom einen oder anderen Kämpfer, die eigentlich ganz unterhaltsamen Kampfstil pflegen. Mal mehr, mal weniger, aber insgesamt könnte das eine interessante Card werden. Das Problem ist halt immer bei diesen Cards, dass ich dann nach diesem Kampf überhaupt nicht weiß, was der jetzt zu bedeuten hat. Ich meine, wenn dann irgendwie so ein Albert Cheng gegen Ein Yang Wang gewinnt, der wird halt, keine Ahnung, nicht in einem halben Jahr bei UFC 175 auf der Maincard rumhüpfen. Wir müssen dann wieder warten, bis die UFC nach Asien kommt und dann wird er da wieder eingesetzt. Und dann werde ich wieder genauso hier sitzen und denken, ja, aber wenn, ja, also das ist halt das Problem bei diesen Fightcards. Man darf auch hier nicht vergessen, dass es wirklich nicht dafür gedacht ist, uns in Europa jetzt die UFC schmackhaft zu machen, sondern das sind lokale Events. Das ist für den chinesischen Markt. Das ist nicht für uns Deutsche, nicht für den nordamerikanischen Markt. Das ist für den chinesischen Markt. Deswegen sollten wir uns darüber nicht aufregen, wenn wir die Card scheiße finden. Wenn jemand von euch die Card scheiße findet, guckt es nicht an. Guckt es nicht an. Ihr werdet nichts verpassen. Ich habe das bei den Prelims zuletzt bei 36 so gemacht, bei Fight Night 36. Da habe ich mir wirklich gedacht, ach fick dich, die gucke ich mir jetzt einfach nicht an. Mich interessiert es nicht. Und warum soll ich es mir dann angucken? Und das sind dann, wie gesagt, lokale Geschichten. Die UFC möchte da präsent sein und tut alles dafür. Es ist sehr, sehr verständlich, dass sie das möchten. Es ist ein finanzstarker Markt, ein interessanter Markt für die UFC. Und ähnlich wird es dann leider Gottes wohl auch in Deutschland laufen. Dass wir in Deutschland da jetzt kein Anthony Pettis gegen Gilbert Melendez sehen werden, ist, denke ich mal, relativ klar. Ja? Wir werden dann wahrscheinlich auch irgendwie ein Main Event sehen, Dennis Siver gegen Weiß der Kuckuck. Also sowas in der Art. Es macht halt auch einfach Sinn aus Sicht der UFC. Gut. Puh, also ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Sendung komplett alleine zu machen und dann auch noch 90 Minuten lang ist fast schon schwierig. Ich bin wirklich fix und alle, habe hinten raus dann übrigens auch noch Schnupfen bekommen. Das erleichtert dann so eine Ausgabe nicht. Und ich wünsche mir so sehr, dass morgen wieder der Chris mit dabei ist. Wobei der Philipp allein eigentlich schon genügend Unterhaltungspotenzial hat, um mir so ein paar Verschnaufpausen einzuräumen. Nichtsdestotrotz, das ist eine einmalige Angelegenheit. Nächste Woche ist wieder alles beim Alten. Nochmal kurz der Hinweis, nicht vergessen, das ist die letzte Ausgabe, die auf dem alten Feed praktisch, das alte Ding, was ihr abonniert habt, wo auch immer, erscheint. Ab 1.3. ist der abgeschalten. Und ihr werdet keine MMA-Radio-Ausgaben mehr bekommen. Und das wäre doch echt schade. Also guckt danach, dass ihr den richtigen und neuen Feed abonniert. Dann Augen auf für die MMA-Radio Fit Workout Beats. Werde ich posten, Facebook, Twitter, ganz klar. Und wie gesagt, wer jetzt dann unbedingt mal diese Workout-Beats gedownloadet haben möchte, ja, dem lasse ich eine Privatkopie zukommen. Ja, Schnickschnack. Ja, in diesem Sinne mmaradio.de noch vorbeigehen und jetzt habe ich auch wirklich keine Lust mehr, weil ich bin so, ist ganz schön, also ich glaube, ich bin gesundheitlich angeschlagen. Weißt du, warum ich jetzt so rumalbere hier gerade und die Sendung nicht zu Ende bringe? Ich suche die Musik. Die Musik suche ich zum Schluss, die ich da immer spiele. Ach, jetzt habe ich sie. Also tschüss. Jetzt läuft sie nicht. Ich werde blöde. Tschüss.